Hallo und herzlich willkommen zum 128. Conncast Themenpodcast. Heute besprechen wir den neuen Conn-Band, Band 97. Und ich bin wie immer nicht allein. An meiner Seite auch wieder heute der wunderbare Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend. Und der wunderbare Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und last but not least der wunderbare Olli. Hallo Olli. Ja, grüß Gott. Und wir haben mal wieder einen Conn-Release vor uns. Ein ganz regulärer, kein Sonderband diesmal. Huiuiui. Band 97 von Egmont Manga in Deutschland am 2. April 2020 rausgebracht. Er ist sogar relativ kurz zuvor in Japan erschienen, am 18. Dezember 2019. Und ich würde mal sagen, wir gehen wie immer gleich rein in die Besprechung und gucken uns den Band erstmal von außen an. Auf dem Cover sehen wir einen Conan, der mit seiner Jacke quasi im Wind steht, in einer sehr coolen Conan-Cover-Zeichnung, die ich in den letzten Bänden mit einer der coolsten finde, seit langem mal wieder. Das Detektiv-Conan-Logo in Orange, wie auch bei der japanischen Vorlage. Und im Hintergrund sehen wir eine verschneite, in weiß dementsprechend gehüllte Kirche, die wir auch so im Originalbild sehen. Zum Vergleich könnt ihr natürlich wie immer das Conn-Wiki heranziehen, um auch das japanische Cover zu sehen. Ich muss ja persönlich sagen, ich finde das japanische Cover etwas netter, weil das Kirchgebäude auf dem japanischen Cover ist in Rot gehalten. Und das heißt, wir haben zwischen dem Weiß noch so ein bisschen das rote Kirchgebäude, was das Bild so ein bisschen akzentuiert. Und ich finde, dadurch gewinnt das Cover eher etwas. Und auf dem Deutschen sieht es doch etwas trist aus fast. Ich weiß nicht, ob das Foto in Deutschland geschossen wurde, aber es sieht aus wie so ein typisch deutscher Hintergrund. So eine Schneelandschaft in Deutschland, wenn es hier überhaupt noch Schneelandschaften gibt. Aber so sieht es eben entsprechend aus. Und beim japanischen Cover sieht es auch entsprechend japanischer aus. Gefällt mir tatsächlich auch ein Ticken besser, das japanische Cover. Ich finde auch, dass im japanischen Cover die Kirche ja mehr heraussticht aus dem Ganzen, weil ich finde so dieses graue und weiße Hintergrund und dann diese graue und eher weiß gehaltene Kirche, also das ist da im japanischen eher halt zu sehen wegen der entsprechenden Farben. Hier geht das so ein bisschen unter, finde ich. Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine ganz hübsche Kirche im deutschen Band. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist so dieser Hintergrund. Es sieht so aus, als wäre da noch irgendwie ja, ein Fluss und eine Stadt und so. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie in so ein verschneites Nirgendwo, da passt das Japanisch halt ein bisschen besser, aber ich finde jetzt nicht, dass das deutsche Cover besonders schlimm oder besonders schlecht aussieht. Also finde ich schon in Ordnung. Drehen wir in dem Band einmal auf die Seite, sehen wir erneut natürlich den Schriftzug, Band 97, auch in Orange. Und das Seitenbild von einem Conan, wo jetzt der rollende Stein von hinten, den wir schon auf Band 96 auf dem Buchrücken sehen konnten, immer näher kommt. Hinten drauf auf der Rückseite finden wir das Schlüsselloch von Band 97 mit Kanenori Wakita im Schlüsselloch, der erstmals aufgetreten ist im Band 92, aber nicht so mit Auftritten gesegnet war und deswegen hier seinen ersten großen Fall bekommen hat und auch dementsprechend sein Schlüsselloch. Mystery, www.egmont-manga.de, Conan, Kogoromo Ri, Toro Amuro und Kanenori Wakita bilden eine ungewöhnliche Reisegruppe, die zu einer abgelegenen Kirche in den Bergen unterwegs ist. Dort erwartet sie neben einem rätselhaften Code auch eine Mordserie. Während der Ermittlungen entlockt Conan Toru noch einen entscheidenden Hinweis auf die Identität von Rum. Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich gerade ein bisschen Knick in der Optik oder ist das nicht ganz gerade? Na, kann auch an der Steinmauer liegen. Wie immer natürlich in Deutschland erhältlich der Band zum Preis von 6,50 Euro, 6,70 Euro in Österreich und in der Schweiz variiert es, da es dort keine Buchpreisbindung gibt. Ja, wir, kann man ja auch mal ganz offen sagen, wir hoffen, dass ihr diesen Band auch schon in euren Händen halten könnt. Es ist ja in dieser Tage nicht so leicht, an Bücher zu kommen. Wir hier im Conncast-Team hatten auch so unsere verschiedenen Schwierigkeitchen mit Liefermöglichkeiten, aber wir hoffen natürlich, dass ihr zu Hause da etwas geregelt bekommt, um den Conn-Bedarf zu stillen. Wir schlagen den Band auf und uns erwartet Gosho Aoyamas Kommentar. Nachdem dieser ja vor zwei Bänden mal abwesend war, ist er jetzt zum zweiten Mal wieder zurück. Yay! Na, Gott sei Dank. Er wird von einem Armbrustbolzen erschossen und erzählt, wie Conan-Manuskripte im British Museum in London ausgestellt wurden. Das war so eine Ausstellung, die war letztes Jahr tatsächlich, eine allgemeine The Art of Manga im British Museum, ganz nett. Ein kleiner Fun-Fact vielleicht noch, wenn ihr mehr davon wissen wollt, hat Aoyama nochmal gesagt, er war in der berühmten Abbey Road mit seinem Redakteur und hat dort das berühmte Beatles-Cover auch nachgestellt. Als er in London war, hat Aoyama in einem Posting verraten. Das heißt, dieses berühmte Fotomotiv, Aoyama hat es auch mal nachgemacht, wie jeder andere Tourist auch. Ganz nett. Eine Seite weiter erwartet uns das Impressum. At Gosho Aoyama. Ja, wir gleich vorweg. Wir haben in diesem Band mal wieder sehr viele Fehler zu betrachten. Und gleich im Impressum erwartet uns der erste, der von dem Forum-Administrator Zero in dem entsprechenden Con-Forum-Thread erstmals angemerkt wurde. Da habe ich zumindest zum ersten Mal diesen Fehler von gelesen und dann auch im Band bemerkt. Wenn ihr über Band 97 dann auch nochmal weiterführend diskutieren wollt, dann ist natürlich das Conan-Forum eine gute Anlaufstelle dafür. Ja. Also hier ein Ad statt einem Copyright-Zeichen im Impressum. Naja. Deutschsprachige Ausgabe, Copyright Egmont Manga 2020, erste Auflage, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, seit Band 95 ja. Gestaltung Claudia V. Villhauer, Koordination Angelika Schönhuber, printed in the EU aus dem Japanischen von Josef Scharnl. Diesmal keine Cordelia Suzuki im Impressum für die Übersetzungen. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann auch gleich das alternative Cover. Und hier haben wir erneut eine Abweichung, nachdem ja in der Ägide von Steffen Hautog, also quasi von Band 1 bis 94, die alternativen Cover immer für 5 Bände gleich blieben, während sie im Japanischen immer gewechselt sind. War jetzt in den ersten 2 Bänden von Marco Walz so, seit Band 95, dass hier auf dem alternativen Cover auch tatsächlich das alternative Cover aus Japan übernommen wurde. Jetzt haben wir aber noch mal eine ganz neue Variante, nämlich dass der Conan vom Cover hier noch mal abgedruckt ist in Schwarz-Weiß. Toll. Da muss ich echt sagen, also da bin ich sehr enttäuscht gewesen, gerade auch, weil wir ja nach den letzten 2 Band-Podcasts den guten Marco dafür gelobt haben, dass er es jetzt endlich geschafft hat, die alternativen japanischen Cover auch pünktlich mit zu veröffentlichen in jedem Band. Und ja, jetzt auf einmal, alle guten Dinge sind nicht 3, jetzt haben wir das japanische Cover wieder nicht mit dabei. Ja, würde ich mich anschließen an der Kritik. Ist eigentlich unverständlich, wie sowas, was jetzt dann schon 2 Bände geklappt hat, auf einmal nicht mehr klappt. Über so ein Ad-Zeichen oder Copyright-Zeichen, da kann man natürlich an dieser Stelle nochmal hinwegsehen, wenn man die Seite aufschlägt. Und es fällt vielleicht auch natürlich nicht beim ersten Lesen dann auf, aber sowas, das ist schon, ja, ein bisschen schade halt einfach, weil es vorher da war. Das erinnert fast so ein bisschen an die Sonderbände, wo ja auch meistens nochmal ein Teil des Cover-Artworks in Schwarz-Weiß dann auf der ersten Seite zu sehen ist. Aber in den Fällen ist es halt vom japanischen Band vorgegeben und dementsprechend an dieser Stelle nicht im japanischen. Dort sieht man nämlich Shinichi und Conan, die das Kartenspiel aus dem Fall des verschneiten Nirgendwo spielen. Und ja, alle alternativen Cover, falls ihr euch jetzt fragt, falls ihr noch nie davon gehört habt und jetzt zum allerersten Mal davon gehört habt, auch gerne aufs Con-Wiki gehen. Dort haben wir auch einen Artikel, der alle alternativen Cover in Japan zeigt. Falls ihr da also mal noch ein paar mehr Bilder von Con und Shinichi sehen wollt, die Quatsch machen, ist das eure beste Anlaufstelle. Ja, ich finde es auch sehr schade. Auf der nächsten Seite schlagen wir auf die Inhaltsangabe bzw. das, was bisher geschah. Was sich ja jetzt auch seit dem Wechsel von Steffen Hautog zu Marco Walz geändert hat, dass dort nicht mehr einfach nur eine generische Zusammenfassung steht, sondern tatsächlich auch, wie im japanischen Original, eine spezifische Zusammenfassung, die wirklich den letzten Band nochmal zusammenfasst. Sehr schön, auch wenn hier von, wie Johannes bemerkt hat, von einem Schuldgebäude statt einem Schulgebäude gesprochen wird. Immerhin bezieht sie sich tatsächlich auf den letzten Band, die Zusammenfassung. Auch wenn sie inhaltlich, glaube ich, nicht ganz korrekt ist, weil Makoto Kyogo nicht in einem Schulgebäude jemanden ausgenockt, ein Schauspieler. Ich meine, das wäre auf einer Straße gewesen. Aber gut, immerhin ein bisschen an der Realität. Ja, das war nachdem sie im Kino waren. Dann sind sie gerade rausgegangen und haben gesagt, ah, echte Helden gibt es ja hier leider in der Realität nicht. Und dann auf einmal, ja, kam eins zum anderen. Dann das Inhaltsverzeichnis, wie immer 11 Kapitel in diesem Fall, die auch schon alle vorher aus dem Detective Conan Weekly bekannt waren. Und dann starten wir auch schon mit dem ersten Fall, beziehungsweise dem Abschluss eines Falls, denn Fall 1 ist etwas sehr Kostbares, ist der Abschluss des Falls aus Band 96, den gerade eben schon angesprochen wurde mit Makoto und Masumi Sera bei den Dreharbeiten. Und dieses eine Kapitel fasse ich hier jetzt nochmal kurz zusammen. Sonoko wird von Conan betäubt, weil Masumi sich zu sehr damit beschäftigt, irgendwie an Shinichis Identität und Ais Identität rumzubaggern. Und deswegen knockt Conan Sonoko nach langer Zeit mal wieder aus. Und als Masumi ihm auch zu nahe rücken will, weil sie durchschaut natürlich auch so, wenn hier Kuro nicht dabei ist, dann nimmt er für Sonoko und will da schon irgendwas machen, aber Conan bedient sich der Mittel, die er zur Verfügung hat, nämlich in diesem Fall Makoto, und gibt als Sonoko die Anweisung, hey, halt alles von mir fern, was mich irgendwie stören will, und Makoto geht gleich zur Hand und greift Masumi ab. Conan löst dann den Fall um die Morde an dem Schauspieler Tokozuno und dem stellvertretenden Regisseur Odori ab. Das war ja der Schauspieler vom Gebäude gefallen ist und der Regisseur vergiftet wurde. Und Con hat natürlich wie immer den Täter durchschaut, nämlich die Make-up-Artistin Hideka Aburai, die beide Morde begangen hat, weil es eine Tragik gab in ihrer Vergangenheit mit blutiger Seife und einem Autounfall. Sehr traurig alles, und weil sie so traurig ist, möchte sich Hideka auch gleich das Leben nehmen, indem sie in einen Kleinbus steigt und den auf eine Wand zurasen lassen möchte. Doch daran wird sie natürlich gehindert von Masumi, die nicht so viel hinkriegt, aber Ran und Makoto, der das Auto mit bloßen Händen festhält, und Ran, die dann das Fenster zertrümmert und die da rauszieht. Und dann, weil sie fragt, warum hast du mich gerettet? Ich wollte doch nur mein eigenes Leben nehmen, sagt, zitiert Ran tatsächlich Shizuka Hattori von ganz, ganz früher mit dem kapiteltitelgebenden Spruch, dass das eigene Leben etwas sehr Kostbares ist und man es nicht so einfach wegwerfen darf. Nun ja, zumindest hat mir das die Mutter eines Freundes mal gesagt. Und damit ist der Fall zu einem Ende gebracht worden. Währenddessen wird Makoto noch als Schauspieler gescoutet, was ja in dem Fall am Anfang passiert ist. Daraus stellt sich raus, Makoto ist zu nervös und kriegt keine Textzeile ohne Stottern raus und ist deswegen doch als Schauspieler ungeeignet. Was auch Ran feststellt, beziehungsweise oder auch nicht, denn Ran sagt plötzlich, dass sie selbst, ich, bin als Schauspielerin wohl doch nicht geeignet, obwohl sie ja eigentlich eher von Makoto spricht. Und das ist etwas, was auch schon in Detective Conan Weekly so war, nämlich dass hier offensichtlich durch das Fehlen der Pronomen im Japanischen und dem Übersetzer wahrscheinlich der Kontext gefehlt hat und deswegen hier Rans Dialog keinen Sinn macht, aber es ist im Band doch trotzdem so geblieben. Eine Phrase, die ihr in diesem Podcast noch öfters mal hören werdet. Aber bevor wir zu weit vorpreschen, noch kurz zur Beendigung dieses Falls. Zusammen natürlich mit der Bewertung des Falls aus dem letzten Band. Es ist ein Fall, der in diesem einzelnen Kapitel sieht man nicht mehr so davon, aber der Fall war eigentlich sehr geprägt davon, dass Masumi Shinichi auf die Pelle gerückt ist mit Gegengift, Identität, Heilbarer. Davon kriegt man hier jetzt nicht mehr so viel mit, außer dass Con halt sagt, ja, sie ist gerade mit was anderem beschäftigt. Und wir haben stattdessen hier nur noch die Fallauflösung eines 5-Kapitel-Falls, der etwas simpel war. Denn dieser ganze Trick mit dem Schmetterlingsspielzeug war schon die ganze Zeit im Fall davor ein bisschen lasch und man konnte ihn sehr schnell durchschauen, während die Charaktere immer noch waren. Was ist das? Ein Spielzeug? Was könnte man damit bloß angefangen haben? Und dass das erst hier den Polizisten im 5. Kapitel erklärt werden muss. Naja, aber nichtsdestotrotz fand ich den Fall durchaus lesenswert. Ich muss sagen, mich hat diese Auflösung hier gar nicht so sehr gestört, Was mich mehr gestört hat, war diese Endszene, dass diese Make-up-Artistin sich dann in dieses Auto gesetzt hat und dann nochmal auf einem Make von 10 Metern auf diese Wand zugefahren ist, um sich das Leben zu nehmen. Und also ich erwarte hier nicht irgendwie zu viel Realismus, aber dass dann Makoto dem fahrenden Auto hinterherrennt und es noch in der Fahrt hochheben kann. Okay, ja, dann wird noch das Fenster eingeschlagen. Hierzu sei gesagt, wenn ihr ein Fenster einschlagen wollt von einem Auto, um eine Person zu retten, schlagt nicht das Fahrerfenster ein, sondern das Rückfenster. Das ist in der Regel nicht, also da splittert das Glas nicht oder ja, bricht leichter. Das soll man machen, in der Regel ist sinnvoller. Ja, aber insgesamt diese Szene, das war ein bisschen tatsächlich arg kurios, muss ich sagen. Ran hatte hier nochmal einen tollen Moment, das fand ich wiederum sehr gut. Hattest du jetzt auch eben schon angesprochen, Lasse. Und ja, von der Fallauflösung her fand ich es eigentlich ganz gut und auch nochmal dieser Abschluss mit Makoto, der dann vor sich hinstottert, auch nochmal ein humorvoller Abschluss. Deswegen ja, war ich doch eigentlich ganz zufrieden, dass nochmal, dass es so zu Ende gebracht wurde. Nur diese Szene wirklich mit dem Auto, ja, das hätte man auch noch ein bisschen, hätte man auch anders dramatisch haben können. Ja, sollte wahrscheinlich nochmal unterstreichen, wie stark Makoto wirklich ist und natürlich auch den Fokus auf den 23. Film legen, der ja zu der Zeit damals in Japan rausgekommen ist, als die Kapitel in der Shonen Sunday veröffentlicht wurden. Und ja, also ich fand den Fall insgesamt auch sehr gut, hat mich gut unterhalten, ist jetzt kein überragender Fall, wie Lasse schon sagte, ist der Trick vielleicht etwas simpel, aber insgesamt in Ordnung. Hätte jetzt nicht sein müssen, dass man das eine Kapitel noch mit in den nächsten Band nimmt, aber ja, so ist es halt bei den Detektiv Conan Bänden. Das kennen wir schon seit, naja, nicht in allen Bänden, aber in den allermeisten Bänden ist das ja der Fall, dass ja, ein Fall im nächsten Band erst aufgeklärt wird. Und demnach würde ich auch 4 von 5, meinetwegen, Autos vergeben. Ja, würde ich mich kurz und knapp anschließen. Ja, der Fall, wie schon gesagt, mit dem Flatterschmetterling, das hat man eigentlich relativ schnell geblickt. Und ja, deswegen, ja, war das eher ein wenig merkwürdig. Und ja, ich bin bei Johannes, was diese Action-Szene am Ende mit Makoto und dem Auto angeht. Also, dass Masumi und Ran die Fensterscheibe eintreten, ja, das kann man sich vorstellen. Das hat Ran ja auch schon in dem Fall damals, glaube ich, gemacht, wo Sonoko Makoto das erste Mal kennenlernte, glaube ich, die Liebe, der Strand und der Tod, der Episodentitel, Band irgendwo ganz vorne. Und ja, das war dann noch, fand ich, realistisch, aber dass Makoto dann das Auto hochheben kann, was ja nun nicht gerade leicht ist, also das glaube ich nicht, dass das so in der Realität funktionieren würde. Also fand ich daher ein wenig unglaubwürdig, aber trotzdem, ansonsten hat es mir auch sehr gut gefallen, auch so die, ja, Zwischenfallsituation mit Masumi und die da was rausfinden will und so ein bisschen nervig ist und all das. Und dass dann Sonoko mal wieder betäubt wird und dann Makoto so ein bisschen einsetzt, so, das war dann wiederum ganz gut. Und ja, deswegen schließe ich mich auch an mit der Bewertung von 4 von 5 Regiestühlen. Ich muss ja sagen, ich habe dieses mit dem Suspension of Disbelief und Realismus von Makoto seit dem Fall mit Kaito Kid versus Makoto so ein kleines bisschen begraben, muss ich ehrlich sagen, wo er da die Säulen da mit bloßer Hand eingerissen hat und dann sich aufs Dach katapultiert Ja. hat. Seitdem bin ich so, ach Makoto, ja, ne? Okay, mach mal alles, was du möchtest. Und deswegen hat mich das in dieser Situation jetzt nicht so sehr gestört. Aber klar, es ist schon irgendwie albern, wie er das Auto da irgendwie zurückhält. Aber er ist der stärkste Mann im Conan-Universum. Ach, naja. Als nächstes erwarten uns auch ein paar Männer, aber die sind eher schlau als stark, wobei manche davon auch recht stark sind. Nämlich der Fall des verschneiten nirgendwo im Versch Irgendwo im verschneiten Nirgendwo. So, ein 5-Kapitel-Fall, der ja laut der Meinung der User vom Con Forum und von Con News der beste Weekly-Fall 2019 war im Manga. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja, rum, es geht los. Kogoro, Conan, Toro Amuro und Wakita, wie der Buruk uns schon verraten hat, sitzen in einem Zug nach Nagano in das verschneite Nirgendwo. Und Conan, Goro und die beiden anderen spielen zusammen Karten. Und ja, Kogoro schafft es immer, die Niete zu erkennen und entsprechend ja, beim Kartenspiel zu gewinnen. Conan hat eher schlechte Chancen. Und es kommt, ist natürlich eine sehr kuriose Zusammensetzung. Warum sitzen die im Zug? Und ja, das bemerkt auch Conan, der sich auch fragt, ja, warum reisen wir eigentlich nochmal in dieser Konstellation? Und es gibt dann direkt auch nochmal einen kleinen ja, Rückblick, bei dem Ran erzählt, dass Sonoko Fieber bekommen hat und krank geworden ist und sie als gute Freundin dann nicht einfach irgendwo hinwegfahren kann. Und ja, deswegen lieber zu Sonoko geht. Und als Ersatz hat sie Toru Amuro organisiert, quasi, dass dieser mit dabei ist. Allerdings fehlt natürlich immer noch eine Person, denn sie wollten eigentlich zu viert reisen, entsprechend mit Sonoko. Und ja, dann überlegen sie, naja, wen könnten wir fragen? Und Conan denkt erst an Masumi, aber aus dem vorherigen Fall wissen wir, naja, das wäre eher ungünstig für ihn, wie sie der Nachforschung angestellt hat. Und ja, wer steht kurzerhand vor der Tür? Es ist Kaninori Wakita, der, ja, den wir noch aus einem den vorherigen Bänden kennen mit seinem Sushi. Und es lernen sich Toru Amuro und Wakita ein bisschen kennen. Und sie verspeisen dann, die Rückblende endet dann hier und man ist wieder im Zug und sie verspeisen dort dann das sehr köstliche Sushi. Und Kororo klärt dann währenddessen auf, warum sie sich überhaupt auf diese Reise machen und um was es für einen Kriminalfall geht. Und zwar hat Kogoro einen Brief erreicht und zusammen mit einem Code und darin steht, dass er einen Herrn Nishihara von einem Herrn Nishihara beauftragt wurde, einen ja, Selbstmord in einer heruntergekommenen Kirche zu untersuchen. Und der Auftraggeber hat unbedingt gefordert, dass vier Personen mitkommen sollen. Und dieser Codezettel, der noch dabei liegt, erinnert so ein bisschen an Sudoku. Es sind so ein paar ja, Katakana eingezeichnet und so nochmal umrandet in einem neuneckigen Kasten. Und ja, es stellt sich natürlich die Frage, ist es tatsächlich Selbstmord, ist es Mord? Sie wissen es nicht und begeben sich dann kurzerhand zu dieser Kirche, sind mit einem Taxi da hochgefahren in den Wald und sollten eigentlich abgeholt werden, wurden sie aber nicht. Und dann gehen sie in diese Kirche und ja, die vielleicht ein bisschen ja, sehr heruntergekommen ist, sehr gruselig. Und natürlich schneit es sehr stark, es ist ein starker Schneesturm und drinnen treffen sie dann auf einige Personen, die sich dort wohl zu einer Abschiedsfeier versammelt haben. Und zwar ja, kommt dann schnell raus, dass es um die Abschiedsfeier von einem Herrn Nitiara geht. Das ist dann eigentlich der Auftraggeber von Kogoro, der sich dort in dieser Kirche wohl das Leben genommen hat. Und diese Personen sprechen miteinander und sind alle irgendwie davon ausgegangen, jemand anders hätte sie dorthin bestellt. Das ist aber ja nicht der Fall gewesen. Und auf einmal hören sie dann dort ein Geräusch und gehen nach draußen und sehen, dass die Autos, mit denen sie hergekommen sind, ja, zerstört wurden. Also der Parkplatz ist vernichtet worden, ist irgendwie, das war so ein Holzplateau und ist, ja. Das heißt, sie sind jetzt in dieser Kirche, ja, auf sich allein gestellt quasi, versuchen die Polizei zu erreichen und ja, diese können leider nicht dazukommen, denn der einzige Tunnel, der zu dieser Kirche führt, ist durch den starken Schneesturm und durch eine Lawine zugeschüttet. Und ja, die Nagano-Polizisten versuchen Kogoro da noch irgendwie zu sagen, ja, halten Sie ihn durch und warum sind Sie überhaupt dahin gefahren? Es kommt zu einigen lustigen Szenen. Und allerdings könnte die Lawine durch Sprengstoff ausgelöst sein. Das machte so ein mulmiges Gefühl bei den Polizisten. Und ja, vor Ort angekommen, zeigen alle da einen Code, den sie erhalten haben. Der unterscheidet sich immer, es ist nicht derselbe Code. Das heißt, es gibt verschiedene und sie vergleichen dann ein bisschen die Codes. Und ja, kurzerhand geht es weiter, dass sie einen Lageplan haben, also den sie dort finden, wo dann draufsteht, dass sich jeder in einzelne Räume begeben soll. Das machen sie dann auch. Allerdings kommt ihnen das alles sehr spanisch vor und sie wollen dann bis auf Nummer sicher gehen und versuchen dann die Gruppe aufzuteilen und überlegen sich da verschiedene Methoden, wie man die Gruppe am besten aufteilt. Und ja, das machen sie dann am Ende mit einem Taschentuch, mit ja, das in 9 Segmente geteilt wird. Das wird nochmal relevant. Und ja, sie machen sich dann auf den Weg und wie das so ist, einer kommt nicht wieder, jemand war auf der Toilette und als sie nachschauen und gucken, naja, wo bleibt er denn, ist er von einem Armbrustbolzen im Kopf getroffen worden und dabei verstorben. Kogoro enttarnt sich dann quasi selbst oder wird enttarnt von Kaninori Wakita als der schlafende Kogoro und sie informieren nochmal die Nagano-Polizisten. Das wird auch nochmal sehr spannend, weil Morofushi dann Amuro sieht, der dort ermittelt, als sie dann quasi mit live, mit einer Videokamera dann den Tatort untersuchen. Und ja, sie bilden dann Gruppen, die verbliebenen Personen, Zweiergruppen und das nutzt natürlich Toru Amuro und Conan dazu, den Tatort nochmal zu untersuchen. Währenddessen fragt Conan auch nochmal nach Rum, ob Amuro dazu irgendwas kennt und bekommt nochmal den ja, Hinweis, den schon der Buchrücken irgendwie angedeutet hatte. Und während die beiden noch am Tatort ermitteln, hören die anderen Personen, die zurückgeblieben sind in der Kapelle, ein Geräusch, das sie mehrfach hören, sodass sie nochmal entscheiden, irgendwer muss da jetzt mal nachsehen. Es teilen sich nochmal 2 Personen ab. Es gibt nochmal, ja, vorher war das mit einem Papier, wo die Namen was ausgelost wurde und jetzt sind es so leere Schachteln. Und Kogoro soll die Niete finden, schafft es leider nicht. Und ja, es kommt nur eine Person zurück. Die andere Person ist irgendwie, hat sich getrennt und ja, bricht zusammen im Flur, weil sie vergiftet worden ist. Es findet sich wieder ein Code neben ihm. Und ja, die überlegen sich natürlich, wer könnte der Täter gewesen sein. Und ja, haben natürlich schon die ein oder andere Idee und der Fall wird dann entsprechend aufgelöst und wie der aufgelöst wird, wie sie den Täter überführen können und was der Code zu bedeuten hat und ja, mit welcher Sportart er in Zusammenhang hängt, das lest ihr am besten selber. Wie fandet ihr denn den Fall? Wir haben ja gehört, er ist bei der Community sehr gut angekommen. Was denkt ihr denn? Ja, also ich fand das Setting sehr gut gewählt, dass sie halt quasi wie in so einem Horrorszenario in dieser Kirche da sind mit ein paar anderen Leuten und dann wird da einer von ermordet und dann ist ja sozusagen so die bedrohliche Situation, dass er jederzeit wieder zuschlagen könnte und man bloß nicht allein bleiben sollte, weil man jederzeit irgendwie angegriffen werden könnte und ja, die Polizei kann halt nicht kommen und dann sind sie komplett abgeschnitten auch von der Polizei und ja, das fand ich so, war gut, auch so die Situation, dass eben diesmal Amuro, Wakita und eben die beiden Kogoro und Conan, die Detektive halt mit dabei sind, weil diese Konstellation hatten wir halt noch nicht und man sich dann so fragt, na, könnte da irgendwie was passieren in Richtung Identität herausfinden oder nicht? Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade vom storytechnischen, vom Stil her fand, war, dass quasi dieser Code genannt wurde und dann dauert es, glaube ich, bis zum letzten Kapitel, wo dann mal gesagt wird, ach, wir haben ja übrigens einen Code, wir könnten den ja mal lösen. Also sonst ist es immer so, hey, wir haben einen Code und wir müssen sofort herausfinden, was er bedeutet, weil er könnte uns zum Täter führen und hier wirkt das so, dass der komplett liegen gelassen wird, auch als sie dann später die anderen Teile in den Räumen finden, so wird gar nicht von gesprochen und ja, gut, dass es dann halt ein japanischer Code ist, so mit Baseball und so, da kann man natürlich nicht unbedingt miträtseln, also da gab es dann auch nicht so den Spannungsfaktor. Aber eben, ja, dann eben, dass die Polizisten aus Nagano mit dabei waren, fand ich dann sehr gut und dass eben so ein bisschen Hintergrund um die Haupthandlung wieder passiert, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, deswegen würde ich so dem Fall eine Bewertung von 4 von 5 Schneeflocken geben, eben weil so das Ganze drumherum doch recht gut war und das Setting gut gewählt war. Aber so der Fall an sich war jetzt meiner Meinung nach nicht so zum Mitraten und Mitfiebern gedacht. Ah, ich weiß nicht. Ich fand eigentlich, der Code war ja schon so der Cliffhanger vom 3. Kapitel des Falls, nachdem ja das 2. Opfer gefunden wurde. Und dann auch im 4. Kapitel hat Con eigentlich schon relativ offensiv, dass die Lösung des Codes als einzige Spur so wirklich ins Spiel gebracht. Weil das Ding ist, bis dahin waren die Codes ja auch, na, nicht unvollständig, aber es wurden dann ja mit jedem Mordopfer mehr. Und ich fand jetzt nicht unbedingt, dass das liegen geblieben ist. Allerdings finde ich, dass hingegen der Täter doch relativ offensichtlich war, weil das wiederum wird ja auch schon im vierten Kapitel quasi offen angesprochen, wie verdächtig der Täter, der es dann auch tatsächlich ist, sich eigentlich gemacht hat bisher. Und man denkt schon fast, okay, das ist so offensichtlich, der ist es doch jetzt nicht, oder? Aber am Ende ist er es doch. Und das war schon so ein, war ein bisschen schwach. Weil eigentlich oftmals ist es ja so, dass wenn jemand so offensichtlich ist, er es nicht ist, aber diesmal war er es. Vielleicht war das auch der Twist mit dem Twist, dass man einen Twist erwartet hat und dass der nicht gekommen ist, war dann der Twist. Naja, ja, den Code kann man natürlich als Deutscher nicht lösen, das ist klar, also absolut keine Chance. Den kann EMA ja aber auch nicht wirklich eindeutschen. Also, da müssen sie sich ja wirklich also komplett das alles umwerfen, was da ist. Und das klappt dann halt eher nicht. Überraschung, falls es euch interessiert, ihr liebe Hörer, der Code wurde von den japanischen Fans tatsächlich zeitnah gelöst. Ich glaube, schon nach dem zweiten oder dritten Kapitel oder so hatten sie hatten Hardcore-Fans im japanischen Internet den Code durchschaut. Ich verfolge das ja immer so ein bisschen und das ist dann immer ganz nett anzusehen, wie das dann alles für immerhin Muttersprachler tatsächlich auch durchschaubar ist. Wir als Deutsche gucken da ja leider ein bisschen in die Röhre. Auch ansonsten, ich finde fast, mit dem Setting wurde ein bisschen zu wenig gemacht dafür, was hier aufgebaut wird. Und teilweise wird ein bisschen zu entspannt mit der ganzen Mordsituation umgegangen, was dann ja auch angesprochen wird an einer Stelle, wo er sagt, ja, in 3 Stunden ist die Polizei hier, ja, aber einer von uns ist ein Mörder. Ja, aber ne, wenn wir noch 3 Stunden warten, dann ist ja alles gut. Ja, aber ansonsten ein ziemlich guter Fall. Kleine Highlights, die mir besonders gefallen haben, ist, wie Kansuke Yamato keine Lust hat, sich Kogoros Bullshit anzuhören, der dann irgendwie sagt, was? Hier ist kein Mordopfer und ihr wollt nicht für uns den Schneetunnel da freiraumen. Was könnt ihr von der Polizei eigentlich? Und Yamato dann erstmal sagt, was können sie eigentlich? Warum sitzt sie überhaupt da in dieser Kirche? Was soll das überhaupt? Fand ich schon sehr lustig. Und auch Kokoro, der sich so ein bisschen großmütig aufführt da mit seinen 2 Schülern, so, hey Leute, ne? Alles entspannt, ne? Ah ja, danke Meister. Wo er dann auch am Ende ganz gesagt, der hat gleich 2 Schüler, wie? Müsste man ja fast Con danken. Ja, insgesamt doch ein sehr lesenswerter Fall, ja. Ja, ich hätte auch noch gesagt, dieses Mystery-Setting ist, glaube ich, das, was dem Fall relativ gut tut. Und was mich so, also ich habe das ja, wir haben das ja natürlich im Weekly gelesen und auch schon besprochen. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal Fall war es natürlich schon sehr offensichtlich und auch leicht zu durchschauen, also mit dem Papier, ne, natürlich, wie das ausgelost worden ist und auch mit den leeren Schachteln. Es wirkte schon. Also beim ersten Lesen hatte ich noch nicht so diesen Eindruck, aber beim zweiten Lesen war das schon sehr offensichtlich und sehr durchschaubar, muss man sagen. Tatsächlich ein bisschen schade, aber ich fand, das hat dem Fall insgesamt keinen Abbruch getan. Ja, weil er doch sehr spannend geblieben ist. Und ja, ich muss sagen, er ist schon ein sehr guter Fall. Ja, auf jeden Fall 4 von 5 würde ich auf jeden Fall vergeben. Vielleicht sogar mit Tendenz zu 5 von 5, weil mir auch das Setting mit den Charakteren sehr gut gefallen hat. Also mit diesem Wakita Amuro, wie sie da zusammen mit Con und Kogoro im Zug sitzen und Karten spielen, wie dieser Fall losgeht. Das war schon arg kurios und lustig und dann sehr cool, wie sich das so entwickelt hat. Und Con dann selber sagte, wir müssen erstmal überlegen, wie das begangen hat. Ja, auf jeden Fall ziemlich cooles Setting. Deswegen schon 4 von 5 bis 5 von 5, auch wenn der Fall hier ein bisschen so mit dem, ja, wer der Täter ist, ist relativ offensichtlich. Ja, dass das schon sehr klar war. Ja, doch, insgesamt sehr gut. Ja. Ja, wenn ich dem vorigen Fall 4 von 5 gegeben habe, dann muss ich hier eigentlich auf die 5 von 5 hoch, auch wenn das immer eigentlich so eine Bewertung ist für die mega krassen Fälle, was hier nicht unbedingt so der Fall ist, aber er ist auch wirklich schon sehr, sehr gut und ja, vielleicht nicht umsonst zum Weekly Fall 2019 gewählt wurden, wie Lasse schon angemerkt hat. Ja, allgemein, wenn die Nagano-Polizisten mit dabei sind, auch wenn hier ein bisschen ja, im Hintergrund, das tut dem Fall immer gut. Die sind ja allgemein sehr beliebt, die Truppe aus Nagano. Ja, dann das abgeriegelte Setting hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da bin ich ja immer ein Fan von, wenn Conan und Co. irgendwo verlassen sind. Kein Zugriff auf die Polizei, auch wenn es hier ein kleiner Zugriff auf die Polizei da war. Aber das gefällt mir immer sehr gut. Ich glaube, der Bonus hier war eher dieses Mystery-Feeling, dieses winterliche Setting, das einfach so den Durchschlag gegeben hat. Auch der ganze Band ist ja dementsprechend aufgebaut mit dem Cover und so weiter. Also, das ist da schon stimmig. Ist natürlich auch der Fall dieses Bandes. Das ohnehin. Ja, genau. Kanenori Wakita im Fokus, der jetzt auch endlich mal seinen größeren Auftritt hat. Natürlich nach seinem Einführungsfall. Danach wurde dann hier und da mal angeteasert, mal kurz auf treten gelassen. Im Anime gefühlt noch häufiger als im Manga. Immer mal hier aufgetaucht, da aufgetaucht. Und jetzt endlich kann er mal auch wirklich wieder zeigen, was er auf dem Kasten hat. Ja, auch wenn natürlich ein bisschen der Code den Abbruch tut, der leider japanisch ist. Aber ja, solche Fälle gibt es natürlich hin und wieder mal. Der Miträtselfaktor ist demnach nicht sonderlich gegeben. Aber ja, durchaus auch würde ich hier dann mindestens 4 von 5 geben, wenn nicht sogar insgesamt die Top-Bewertung 5 von 5 Kirchen. Eine Top-Bewertung bekommt eine Sache leider nicht, nämlich die Umsetzung im deutschen Band, in der deutschen Bandform. Denn wir haben in diesem Fall ein Problem, was wir, glaube ich, oder nach meinem Wissen erstmalig haben bei der Detektiv Conan-Veröffentlichung. Es ist nämlich so: Im Japanischen wird das Kapitel ja erstmal in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht, in einem Manga-Magazin, bevor es dann später in einem Sammelband gesammelt wird. Dementsprechend war dieses Band 97 in Japan. Und es kann immer mal sein, das ist bei jeder Manga-Serie so, dass es irgendwelche Fehler sich eingeschlichen haben im ursprünglichen Kapitel oder dass man vielleicht mit der Zeichnung nicht ganz zufrieden ist und das dann für den Band nochmal ausbessert. Also die Zeichnung nochmal ein bisschen nachbessert, hier und da was hinzufügt oder einen Fehler korrigiert. Und das passiert auch bei Conan. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Zum Beispiel in Band 96 war fast gar nichts korrigiert oder beziehungsweise sogar gar nichts nach meinem Wissensstand. In Band 95 nur eine Kleinigkeit, dass dann in dem Flashback mit Toru Amuro und Akimi Miyano die Größe von dem Toru als Kind in einem Panel ein bisschen angepasst wurde, was jetzt eine kleine Änderung ist, aber es ist eben eine Änderung. In diesem Band 97 begab sich es nun ein größerer Unterschied zwischen Magazin- und Bandversion, denn aus irgendwelchen Gründen hat Gosho Aoyama beim Zeichnen dieses Falls das Charakterdesign von Wakita nicht ganz richtig bedacht, denn er hat Wakitas Koteletten im gesamten Fall im Magazin viel zu kurz gezeichnet. Eigentlich hat Wakita Koteletten, die gehen so runter bis zum Ohrläppchen und die sind auch so ein bisschen buschig. Sieht man auch im Schlüsselloch ganz gut und auch in seinen Zeichnungen und sonst in anderen Fällen. Und die sind im gesamten Fall in der Magazinversion von irgendwo im verschneiten Nirgendwo nur so bis zum oberen Ohransatz gezeichnet. Das hat Aoyama dann aber wohl bemerkt, oder beziehungsweise ein Redakteur oder wer auch immer hat das bemerkt. Und das wurde dann für den Band in Japan komplett korrigiert. Das heißt, in jeder Zeichnung wurden die Koteletten halt nachgetuscht. In der deutschen Weekly-Version war das natürlich nicht so, weil die basierte auf der Magazin-Version. Aber jetzt im Band 97, vielleicht habt ihr jetzt schon zum Band gegriffen und geguckt, mal auf die Koteletten geachtet. In Band 97 in Deutschland ist es tatsächlich so, wie noch im Weekly und wie in der Shonen Sunday, nämlich Wakita mit komplett kurzen Koteletten, komplett durchgängig im Fall. Das heißt, es wurde für diesen Band nicht die japanische Bandvorlage benutzt, sondern wahrscheinlich das Weekly-Material größtenteils wiederverwertet, was ziemlich blöd ist, denn wenn einem das mit den Koteletten zwar nicht auffällt, gibt es eine Szene, wo Aoyama vergessen hat, Wakitas Zähne zu zeichnen, also sein Überbiss und stattdessen einfach nur normale Zähne gezeichnet hat. Ne? Das passiert mal irgendwie, wahrscheinlich machst du gerade eine lange Zeichenschicht und dann machst du hier die Zähne und dann bist du im nächsten Panel und dann merkst du erst später, oh Mist, hier habe ich ja gar nicht die richtigen Zähne gezeichnet. Das wurde im Band auch korrigiert, im deutschen Band leider nicht. Was dann auch schon ein bisschen mehr ärgerlich ist, weil ich mehr als einen User gesehen habe, der bei diesem Fehler gedacht hat, dass es irgendein Hinweis darauf ist, dass Wakitas Zähne eigentlich irgendwie eine Verkleidung sind. Aber nee, aber im deutschen Band ist dieser Zeichenfehler leider nicht korrigiert worden. Und das finde ich ein bisschen, das ist ein bisschen sehr unverständlich, weil eigentlich normalerweise hat das bis jetzt meines Wissens nach immer geklappt. Und ich ringe um Erklärung, aber mir will keine einfallen, ehrlich gesagt. Ja, es ist absolut unverständlich, wie 96 Bände lang es möglich ist, die Bandversion zu benutzen. Und auch schon als Weekly existiert hat, hat man ja noch dann entsprechend die Bandversion genommen als Vorlage in Band 95 und Band 96. Du hast es angesprochen mit dieser Zeichnung, wo die Größe nochmal korrigiert wurde. Und dass es jetzt in Band 97 nicht mehr so ist, dass man dann hier die Magazinveröffentlichung als Basis nimmt und gerade diese Szene mit den Zähnen, die du angesprochen hast. Ich war einer derjenigen, der beim ersten Lesen dachte, was ist denn das? Sind ihm jetzt die falschen Zähne rausgefallen? Und im nächsten Moment hat er sie wieder drin, hat er sie wieder reingesteckt oder was ist passiert? Ja, also ganz, ganz, Ja. ja, kann ja sein, ne? Also man weiß ja nicht. Ja, tatsächlich, weiß man nicht, Ja, ja. also das ist, weil dieses Charakterdesign wurde ja auch viel kritisiert und so. Und dann hat man gesagt, naja, als Erklärung, es ist möglicherweise ja nur ein Fake, dass es nur eine Verkleidung ist. Ja, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall, ist, denke ich, jedem aufgefallen. Ja. Also, ich vermute einfach mal, dass man immer aus Japan, also die Weekly-Veröffentlichung läuft ja jetzt seit einigen Bänden, seit Band 95 meine ich, immer fortlaufend. Jede Woche oder wenn ein neues Kapitel in Japan kommt, kommt regelmäßig ein Weekly-Kapitel bei uns raus. Ja, jetzt hat wahrscheinlich Egmont Manga dann den japanischen Band 97 bekommen und hätte, und die Überlegung war, ja, wir nehmen jetzt alle Sprechblasen wieder raus oder meinetwegen bekommen sie die Seiten auch schon mit leeren Sprechblasen oder hätten sie alle Texte nach und nach wieder einfügen müssen. Stattdessen haben sie sich ja wahrscheinlich entschieden, also mutmaßlich einfach mal hier, ich habe keine Ahnung, bin ja, gehe vollkommen unvoreingenommen daran, haben sie einfach gesagt, ja, wir nehmen einfach die 11 Weekly-Kapitel, die wir ja schon übersetzt haben, klatschen die aneinander und haben auch den fertigen Band genauso wie er sonst auch wäre, wenn wir alle Texte einzeln nochmal in die leere Rohversion von Band 97 einfügen würden. Das funktioniert natürlich so lange, solange diese beiden Zeichenmaterialien identisch sind, aber das ist hier nicht der Fall und das weiß man vielleicht auch nicht, wenn man sich mit Conan nicht näher auseinandersetzt, dass da noch Unterschiede zwischen der Magazinveröffentlichung und der Bandveröffentlichung sind, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch bei anderen Manga-Serien so gemacht werden. Und dem muss man sich wahrscheinlich bewusst sein und dann auch wissen, dass man die Weekly-Kapitel nicht einfach aneinander fügen kann, weil dann ein anderes Ergebnis rauskommt, als wenn man den Band nimmt und da die Texte nochmal neu einfügt. Weil das wäre der richtige Weg gewesen und der sauberere Weg. Das andere ist natürlich der einfachere Weg, der auch, ja, gut funktioniert, aber eben nicht dann, wenn tatsächlich Änderungen vorgenommen wurden. Also so vermute ich das mal, wie es abgelaufen sein könnte. Kann auch ganz anders abgelaufen sein. Also ist nur meine Mutmaßung hier. Ja. Aber das geht in dem Fall nicht. Finde ich nicht schön, ja. Ja, aber meinst du, dass man als professioneller Manga-Verlag, der ja erst die Rohversion kriegt und dann die Bandvorlage, dass man da keine Info bekommt, hier, guck mal, das ist die Rohversion und jetzt kriegt ihr nochmal die Bandvorlage, dass einem da erläutert wird, warum es diese beiden Dinger gibt? Vielleicht sehen die Japaner es als selbstverständlich an, dass zwischen Magazin und Band noch was geändert wird und meinen, das müsste man gar nicht erklären, das ist ja selbstverständlich. Und dann stolpert man eben als ausländischer Verlag darüber. Ja, aber da würde ich mich als Verlag fragen, hä, warum kriege ich denn jetzt zweimal das Gleiche? Ja, zumal, also man wird ja mal wissen, wie haben wir es jetzt die letzten noch über 90 Male gemacht? Warum, jetzt gibt es zwei Weekly, schön und gut, aber können wir das einfach übernehmen? Die Frage kann man sich ja mal stellen. Und ja, also ich weiß nicht, also das nicht zu wissen, also das ist, glaube ich, keine Entschuldigung als Verlag. Also ich finde, es ist klar, dass wenn man in der wöchentlichen eine Serie rausbringt, dass da einem vielleicht noch irgendwie was verhuscht ist oder sowas. Dafür sind ja Bandveröffentlichungen auch da, um solche Fehler gegebenenfalls nochmal zu beheben. Und ich bin mir sicher, das ist nicht nur in Conan so, das ist auch bei anderen Mangas so. Ja, und deswegen ist das für mich wirklich nicht begreiflich. Und du hattest gesagt, da muss man halt nochmal ja, die Sachen neu einfügen. Und also die Texte nochmal, ja, nochmal von dem Weekly übernehmen und neu einfügen, und dann würde ihm einmal vielleicht auch mal auffallen, wenn eine Sprechblase leer geblieben ist, wie es in diesen, ja, Kapiteln der Fall gewesen ist, dass Connens Sprechblase einfach mal kurzerhand leer war und ja, was er sagt und was nicht, das bleibt dem deutschen Leser ja, vorenthalten, und das ist so eine Sache, das kann gar nicht passieren, also das darf nicht passieren, und ja, also das geht wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also das muss einem doch auffallen dann. Ja, also bei der Weekly-Veröffentlichung kann es durchaus mal passieren, weil das ja recht zeitnah funktioniert und ne, man da recht schnell veröffentlichen möchte, dass da aus Versehen mal eine Sprechblase leer bleibt, ist ja kein Problem. Aber wenn wir dann darauf hinweisen und ja, das fällt ja auch dann durchaus auf, wenn man den Band nochmal ne, oder die Weekly-Kapitel in den Band überträgt, dass dann eine Sprechblase leer ist, dann muss es allerspätestens gefixt werden. Und das ist hier leider nicht geschehen und das ist leider auch nicht Und gut. das ist jetzt auch wirklich ein Fehler, den sieht jeder. Also da muss man diesen Band nicht analytisch untersuchen oder so. Also eine leere Sprechblase, die fällt einem wirklich auf, wenn man sich das nochmal anguckt. Und wenn man das einfach nur Copy and Paste überträgt von Weekly in einen gedruckten Band, dann fällt einem das natürlich nicht auf. Aber wenn man sich die Seiten nochmal durchblättert, dann sieht man das, eine leere Sprechblase, meiner Meinung nach zumindest schon. Also die Fehler, die Lasse vorhin angesprochen hatte mit den Koteletten und den Zehen, das würde einem normalen Leser des Bandes wahrscheinlich gar nicht unbedingt auffallen, wie Johannes auch, glaube ich, schon sagte. Dann denkt man, huch, was sind das jetzt für andere Zähne vielleicht? Oder man sieht das einfach gar nicht beim Durchlesen. Aber eine leere Sprechblase, das sieht jeder Leser eines Mangas. Das kann man gar nicht überlesen. Das geht nicht. Wir haben lustigerweise auch einen Fehler in die andere Richtung tatsächlich. Nämlich auf der Titelseite von Fall 4, Schlafkindlein Schlaf, dementsprechend Kapitel 1029, sehen wir ja den erschrockenen Connor und im Hintergrund einen Armbrustbolzen, die Losbox und ein Los. Und da auf diesem Los steht im japanischen Original Kohei, das Mordopfer, und auch im Detektiv Conan Weekly stand auf diesem Los Kohei drauf. Jetzt aber im Band ist das Los komplett leer. Obwohl im japanischen Band steht da natürlich auch Kohei drauf. Das heißt, hier hatten wir etwas, was dem Weekly noch vorhanden war, was jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden ist, obwohl es eigentlich vorhanden sein sollte. Und jetzt wird es auch irgendwie komplett abstrus, vor allem, weil dann an einer anderen Stelle noch einer Übersetzung tatsächlich angepasst wurde nachträglich, nämlich in Toru Amoros erstem Dialog. Könnt ihr ja mal vergleichen zwischen Weekly und Band. Auch zu Hause wurde Toru Amoros eine Sprechblase leicht angepasst in der Übersetzung. Das heißt, da wurde dann auch irgendwie auf, das hatte ich tatsächlich sogar im Forum angemerkt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Ausschlag war oder ob sich auch Josef Scharnel hinterher mit Kontext gedacht hat, die Sprechblase passt so irgendwie nicht, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber jedenfalls der Dialog wurde geändert. Das heißt, wir haben hier so eine kleine Dialogänderung und es wurde ein Los, was vorher beschriftet war, ist jetzt plötzlich nicht mehr beschriftet, aber eine Sprechblase, die leer war vorher, ist auch weiterhin leer. Also, das sind ja so, sie haben es einfach nur übernommen, ja, aber dann plötzlich ist auf dieser einen Seite etwas, was vorher schon da war, jetzt plötzlich doch nicht mehr. Also scheint es ja doch nicht so wahllos eingefügt worden zu sein, aber ja, dann an einer Stelle ja offensichtlich ja doch. Und ich verstehe das alles nicht. Ja, da muss man davon ausgehen, es wurde nochmal, also es wurde ja eine Übersetzung angepasst. Das ist gleich, wenn er diesen Fall jetzt aufschlagt, dann auch gleich auf der zweiten Seite gewesen, was Lasse meinte. Das ist, ja, also ist angepasst worden. Also hat sich ja noch mal hingesetzt und hat gesagt, okay, ich gucke mal das vielleicht nochmal durch oder ich passe da jetzt nochmal was an, und dann verstehe ich wirklich nicht, wie dann noch, wenn sich schon jemand die Mühe macht, dann eine leere Sprechblase dann nicht auffällt, aber sowas, wo die Übersetzung vielleicht nicht ganz stimmig ist, das schon. Also das ist für mich nicht begreiflich, muss man wirklich so sagen. Da muss man nur darauf vermuten, oder das kann nur daran liegen, dass schlampig gearbeitet wurde, oder? Ja, auf jeden Fall, weil es kann nicht sein, dass irgendwo was korrigiert wird, dann wird nicht korrigiert und dann am kuriosesten ja dieses, was Lasse gesagt hat mit dem Los, was ja niemals leer war, weder in irgendeiner Vorlage noch im Weekly noch sonst wo und plötzlich im Band ist es leer. Es gab überhaupt keinen Grund dafür, an da irgendwas vorzunehmen, das leer zu machen und plötzlich ist das leer, also. Das, ja, das, wie schon gesagt, das ergibt überhaupt null Sinn und lässt diese Korrektur auch wirklich arg an ihrer Glaubwürdigkeit und Genauigkeit und Sorgfalt zweifeln. Also, ja. Vor allem, weil wir ja vorher, wie Fans vorher auch angemerkt haben, ja, der Dialog von Amuro wurde angepasst. Aber eine Seite vorher haben wir die kuriose Szene, wo Kogoro, als der Conan eine Karte wegnimmt, nehmt das, sagt. Was ja wirklich ich immer noch nicht fassen kann, dass ich das hier in diesem Band lesen muss, wo ich mich frage, wer das eigentlich abgenickt hat. Und aber dann Amuros Dialog, der vorher zumindest richtig grammatikalisch formuliert war, jetzt irgendwie angepasst wurde, damit die Bedeutung ein bisschen näher dran ist, aber irgendwie Kuro sagt zu Conan, während ihm eine Karte wegschnappt, nehmt das? Ja, okay, keine Ahnung. Ja, also wir seit Band 95, und man muss es leider so sagen, seit Marco Walz als verantwortlicher Redakteur für Detektiv Conan verantwortlich ist bei Egmont Manga, gibt es teilweise in den Bänden und auch gerade im Zusammenhang mit Detektiv Conan Weekly mehrere Fehler, wo man einfach wirklich nur noch um Fassung ringt, ehrlich gesagt, für so einen professionellen Manga-Verlag. Ja, man muss sagen, also für Band 95, falls ihr euch erinnert, das hatten wir damals auch gesagt, das war die Umstellung, beziehungsweise der Redakteurwechsel, wo man auch sagen muss, da ist ein Weekly neu quasi in den Band gekommen. Vorher gab es Weekly nicht, da hätte man keine Kapitel nehmen können. Das war vielleicht eine Umstellung, wo man sagt, okay, das kann man noch, ist zwar sehr ärgerlich, weil Band 95 ein sehr wichtiger Band ist, aber das kann man ja noch verschmerzen. Das muss vielleicht sich erst einpendeln, das war unsere Vermutung damals. Dann 96 hat gezeigt, irgendwie, das klappt immer noch nicht so richtig. Und jetzt der Band, dass man dann nicht mehr die Bandvorlage, offensichtlich nicht die Bandvorlage dann genommen hat, weil man sieht ja in jedem Panel, dass die Koteletten nicht passen oder auch die Zähne dann nicht in einem Panel. Das lässt dann ja nur darauf schließen, dass noch sich dieser Zustand aktuell noch verschlechtert hat. Also es war nur eine Vermutung von mir, aber der Schluss liegt einfach sehr nahe, dass man da die Weekly-Kapitel genommen hat und aneinander gepackt hat. Und was da alles schiefgegangen ist, es wäre ja eigentlich ganz einfach gewesen. Man nimmt die japanische Bandvorlage, die man hoffentlich aus Japan bekommt, und dann ergänzt man die Sprechblasen, die Texte, die man schon fürs Weekly eingegeben hat, auch in diese Bandvorlage und guckt dann bei uns im Conan-Forum vorbei, welche Fehler in den Weekly-Veröffentlichungen uns aufgefallen sind oder uns und anderen Nutzern, die das ja fleißig im Conan-Forum zusammentragen, und dann geht man diese Liste durch. Das sind pro Band, ja, wie viele Fehler werden das gewesen sein? Ja, 10, vielleicht einer pro Kapitel im Durchschnitt. Und dann merzt man die aus und dann ist man fertig mit dem Band und hat ein gelungenes Gesamtprodukt und kann das veröffentlichen. So wäre der ideale Weg, um das hier noch einmal zu skizzieren. Ja, und man muss auch mal sagen, also wenn es gibt, man kann auch mal über Sachen diskutieren natürlich, ne? Ob eine Übersetzung jetzt tatsächlich angepasst werden muss, jetzt hier zum Beispiel in diesem Amuro-Fall oder nicht. Da gibt es manchmal wirklich Sachen, okay, eine Übersetzung, die ist nicht immer eindeutig. Manchmal fällt es dann vielleicht schwer, dann irgendwie die richtigen Pronomen oder sowas, worauf bezieht sich diese Aussage jetzt. Das ist manchmal wirklich schwer und wir melden manchmal vielleicht Sachen, die auch keine Fehler als solche sind oder die dann vielleicht zu hart ins Gericht gehen. Aber so andere Sachen wie eine leere Sprechblase, also da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass es ein Fehler ist, der nicht passieren darf. Wenn man das vorher schon im Internet veröffentlicht hat als Weekly und da der Fehler schon drin ist und dass man das dann, wenn man es als Band, als Buch veröffentlicht, für das man 6,50 Euro verlangt, ja, dann darf das nicht passieren. Und wir werden jetzt leider dann auch jetzt in den nächsten Fällen, was das angeht, diese Übertragung vom Weekly in den Band, noch ein paar Fehler feststellen, aber da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Ja, ich erinnere mich daran, dass wir eben genau diese Worte so in den anderen Podcasts dazu schon mal genannt haben und wir ja auch damals drüber bei Weekly gesprochen hatten und gesagt haben, ja, das ist doch eine super Möglichkeit, um eben eine gute Qualitätskontrolle zu haben, auch für den Verlag. Und ja, man sieht ja jetzt gerade auch mit diesem Band 97, der ja wirklich schlechter geworden ist, eben bei den Zeichnungen und eben, aber es fängt ja auch schon ganz vorne mit dem fehlenden alternativen Cover an, was ich gerne hier nochmal sagen möchte. Erst wurde es gemacht, dann wurde, meiner Meinung nach, dann haben wir Marco Walz dafür gelobt, dass er das so macht, weil wir es gut fanden. Und jetzt auf einmal so, zack, wieder weg. Und die ganzen anderen Fehler, die noch auftauchen werden, ja, das ist nicht sehr positiv. Ja, man muss auch mal sagen, es gab jetzt schon den einen oder anderen Fehler, wie Rechtschreibfehler oder Silbentrennung. die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wo man auch sagen muss, okay, wenn mal auf 200 Seiten irgendwie mal ein Rechtschreibfehler oder Buchstabe zu viel ist, dann kann das mal passieren. Also wir wollen da auch nicht überkritisch sein, was sowas wie diese Fehlersuche angeht. Also wir haben da ja nichts davon, oder wir versprechen, haben da keinen Spaß dabei, da irgendwelche Fehler zu finden, aber manche Sachen, die sind halt so offensichtlich, dass da muss man das einfach mal an dieser Stelle so ansprechen. Ja, auch gerade Silbentrennung, auch so eine Sache. Und das kann bei so Sprechblasen natürlich immer mal irgendwie problematisch sein oder auch halt einen Fehler verursachen, den man da vielleicht nicht bemerkt. Wie gesagt, alles verschmerzbar und auch, wir haben ja auch vorhin gesagt, so zum Beispiel das Ad-Zeichen im Impressum, ja, wie auch immer das nun passiert, aber es ist nun mal passiert und jetzt, so schlimm ist das nicht. Aber halt so leere Sprechblasen, Irgendwelche Sprechblasen von RAN, die offensichtlich nicht stimmen, wie im vorherigen Fall da. Oder auch Dinge, die im Directive-Con Weekly enthalten waren, die niemals im Band enthalten sein sollten und dann nicht nachträglich entfernt werden, sondern irgendwie teilweise an manchen Stellen im Band landen. Und dazu kommen wir jetzt, wenn uns Philipp etwas über den Fall zum Kräutersammeln in den Bergen von Gunmar erzählt. Genau, wieder ein Drei-Kapitel-Fall in diesem Band enthalten. Nach dem großen Fall mit Kaneno Rewakita machen wir uns jetzt mit Rumi Wakasa ans Kräutersammeln und natürlich mit den Detective Boys. Nach so einem krassen Fall darf jetzt ein etwas seichterer Fall folgen. Wir beginnen mit einem Ehepaar, das sich scheinbar ganz lieb hat, denn die Frau hält dem Mann die Augen zu und sie gehen gemeinsam zu einer Villa. Ja. Scheinbar läuft es auch nicht so harmonisch ab und sie entschließt sich kurzerhand, ja, wahrscheinlich war es schon länger geplant, den guten Herrn umzubringen mit einem Messer. Ja, und aus die Maus. Man sieht also ganz klar, sie ist die Täterin und dann geht es auf der nächsten Seite weiter mit einem Schulausflug der Detective Boys. Sie wollen gemeinsam ein bisschen die Natur kennenlernen und machen sich gemeinsam mit Fräulein Kobayashi und Rumi Wakasa. Ja, und eben der Täterin in diesem Fall auf den Weg in die Berge von Gunma, um dort ein paar Kräuter zu sammeln und ja, allgemein der Natur ein bisschen näher zu kommen. Sie plaudern auf der Fahrt im Auto ein wenig alle miteinander, kommen dann dort an mit dem kleinen Autovan am Wald. Die Täterin, ich kann sie ja schon als Täterin benennen, das fühlt sich so cool an, parkt den Wagen dort entsprechend. Und dann steigen sie aus, ab in die Natur, machen da mehrere Fotos, während sie unterwegs sind. Dann fällt der Täterin auf, dass sie die Getränke im Wagen vergessen hat und sie möchte gern zurückgehen, die holen. Eigentlich wollte eine Lehrerin sie begleiten, aber die Täterin möchte lieber von Ayumi begleitet werden. So gehen dann die beiden zurück zu dem Auto. Und dort fällt der Täterin dann plötzlich auf, dass sie ihren Ohrring verloren hat. Der muss dort irgendwo sein. Und ja, die beiden suchen dann rund um das Auto herum, auf dem Fußboden nach dem Ohrring. Das kann ja wirklich knifflig werden, den im Wald da wiederzufinden. Genau, dann sehen wir die andere Gruppe, also abseits der Täterin und Ayumi, wo man auch wieder denken könnte, ja, das könnte da eine Entführung geben oder sonstiges. Das passiert aber nicht. Und wir gehen dann zurück zu der anderen Gruppe mit Conan, Genta und Co., wo sich der Wind dreht. Rumi Wakasa vernimmt dann plötzlich Blutgeruch in der Luft. Ja. Und dann sehen wir am Ende des ersten Kapitels die Leiche des Mannes, der zu Beginn des Kapitels ermordet wurde, am Baumstamm gelehnt und Ayumi am Baumstamm nahe des Autos, das geparkt war. Und Ayumi schaut ganz erschrocken hoch. Hör, was ist denn los? Ich habe gar nichts mitbekommen. Also irgendwie ist diese Leiche dort aufgetaucht, wo sie vorher nicht war. Und die Täterin hat sie dort auch nicht wissentlich hintransportiert, denn sie wurde ja von Ayumi, währenddessen sie den Ohrring gesucht haben, beobachtet. Ja, dann kommt die Polizei von Gunma in Form von, ja, wer sollte es sein? Yamamura vor Ort und ja, dann gehen die Ermittlungen los. Die Detective Boys greifen Yamamura da sehr direkt an und sagen: Hä, was kannst du denn? Was willst du hier? Du kannst ja überhaupt nichts. So nach dem Motto. Ja, und die Ermittlungen nehmen dann ihren Lauf. Es gibt diesmal nur eine verdächtige Person und ja, die verdächtige Person ist ja auch schon überführt durch den Beginn dieses Falls. Ja, aber wie sie denn überführt wird und wie diese Leiche dort neben das Auto kam, das lest ihr dann am besten selbst in diesem drei Kapitel umfassenden Fall. Ja, also ich würde sagen, was du eben noch angesprochen hast, schon mit den ja, Miyamura und den Detective Boys, ich fand es sehr lustig, dass er quasi direkt den richtigen Riecher gehabt hatte, ausnahmsweise mal, und gesagt hat, ah, sie könnten ja auch die Täterin sein. Ne? Ich meine, sie könnten ja die Leiche abgelegen haben. Ich meine, insgesamt, wenn man das neutral betrachtet, wäre es ja schon ein ziemlich großer Zufall, dass irgendwo eine Leiche im Wald versteckt wird und ach, wie der Zufall es so will, ist übrigens ihr Verlobter. Ja, also das ist. Ja, ich weiß nicht, da denkt man doch, wird man doch sofort skeptisch. Umso lustiger natürlich, dass die Detective Boys dann an seinem Können, naja, zu Recht gezweifelt haben. In dem Fall ja nicht zu Recht, aber generell zu Recht gezweifelt haben. Ja, und wir haben natürlich hier, was den Fall so schön macht, Rumi Wakasa, die hier ihren Auftritt hat. Und ich mag den Charakter ja tatsächlich sehr gerne und sie hat auch mal wieder ihre Momente, wo sich dann die Brille so verspiegelt und sie dann etwas über Leichengeruch erzählt und dies und das so aus dieser Rolle der Grundschullehrerin komplett rausfällt. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn es im vorherigen Fall offensichtlich war, wer der Täter ist, hier war es natürlich sofort klar, auf der zweiten Seite. Ja, muss ich sagen, ich finde solche Fälle immer sehr schwierig, weil, ja gut, man weiß. Man hat eigentlich nur den Gewinn, wenn man das liest, aus der Fallauflösung. Wenn man schon nicht erraten kann, okay, wer ist jetzt der Täter, wie hat das vielleicht gemacht? Also das ist so das Eigentliche. Aber den Täter, wenn man den schon weiß, dann geht einem irgendwie so ein bisschen Spannung flöten. Und da muss eigentlich der Fall schon ziemlich gut sein. Und das ist ja hier meiner Meinung nach nicht. Also der Trick, wie er verwendet wurde mit dem Auto, dass man ein Auto bewegen kann, ohne den Motor anzumachen. Und das, ja, mit diesem Foto und wie ganz offensichtlich da diese Pappkartons noch in diesen Van platziert wurden, dass man ja nicht aus dem Fenster gucken kann. Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass man ein Auto bewegen kann, ohne den Motor einzuschalten. Also ich wusste das. Ja, also ich weiß nicht. Also das fand ich irgendwie sehr schwach, muss ich sagen. Diese Fallauflösung hat mir eigentlich wirklich nicht gut gefallen. Muss sagen, das ist hier wahrscheinlich ja, mit der schwächste Fall tatsächlich, wie ich finde. Auch wenn Rumi Wakasa auftritt und ich sie eigentlich ganz gerne mag, sie hat auch nochmal, wie gesagt, ihre tollen Momente, wo sie nochmal ein Flashback hat. Ja, und natürlich am Ende ihr Badass-Moment, wo sie das Kleeblatt entgegennimmt und dann in ihr Tuch steckt und nochmal wegschmeißt. Das ist wirklich cool gewesen. Ja, aber ich muss sagen, insgesamt war wirklich bislang der schlechteste oder schwächste Fall, deswegen nur, weil Rumi Wakasa noch auftritt, vielleicht 3 von 5 Minivans, aber mehr kann ich nicht vergeben, weil diese Fallauflösung mit dem Foto und da ist ein Baum und direkt dahinter ist noch ein Baum. Also, nee, das fand ich viel zu billig. Ja, würde ich mich anschließen dir, aus bisschen anderen Gründen teilweise stimme ich mit dir überein. Ja, ich fange mal ganz vorne an, wie du das auch schon gesagt hattest, mit dem Auto, wo sie sagt, ja, hier diese Umzugskartons, die li liegen euch ja im Weg. Stellt die man so hin, dass alle Fenster blockiert sind, auch die Heckscheibe, und dann ist alles gut. Diese Frau ist Grundschullehrerin und Rumi Wakasa und Kobayashi sind auch Grundschullehrer und sie begehen dieses Verkehrshindernis, indem sie alle Fenster zustellen und dann, also das fand ich schon, da dachte ich schon, hä? Also bitte, ne? Und ja gut, dann entwickelt sich das Ganze ja so weiter, ne? Und ja, dann, ja, das war schon mal das Erste so. Also ja, ansonsten, ja, fand ich den Fall auch nicht wirklich so besonders toll. Ähnlich wie bei meiner Bewertung davor war der Fall auch hier nicht so besonders das Ding, was die Story und das Lesen am spannendsten gemacht hat. Mir persönlich haben dann eher so die kleineren Momente dann auch gefallen, so bisschen Slice of Life mäßig, so zum Beispiel diese Fotos, die dann eingefügt wurden, wo wir dann halt von den Geschehnissen im Wald das so ein bisschen sehen, mit den, wie sie die eine oder andere Pflanze dann nehmen wollen und dann kommt dieses, nee, die ist giftig, so, was man sich so ein bisschen dazu denken muss. Ja, und dann, was mir persönlich noch gefallen hat, was jetzt nicht unbedingt bei der Story mit dabei ist, aber ist das Cover von Fall 8, dem Glücksbringer, wo Ayumi und Aida mit dem Kleeblatt so sind. Das finde ich ist ein sehr schönes Motiv. Und ja, dann so die Hintergründe, so ein bisschen um Rumi Wakasa, dieses Mysterium, das da so ein bisschen wieder, ja, aufkommt. Und ja gut, wir kriegen die Bestätigung, dass eines ihrer Augen nicht so besonders gut ist. Und ja, dann, das ist eben noch so ein bisschen, ja, was das Ganze ein bisschen spannend macht. Der Fall an sich, wie gesagt, dadurch, dass man den Täter schon kennt und es sehr schön war, Philipps Ausführungen hier zu lauschen mit die Täterin macht dies und die Täterin macht das, hatten wir so auch noch nicht, war sehr schön. Aber ansonsten auch, ja, fand ich den Fall wirklich nicht so besonders spannend und wie das Ganze dann so kam. Ja, dann noch so ein bisschen lustig war dann eben noch das mit Yamamura, wie die Detective Boys mit ihm da so hart ins Gericht gegangen sind, ähnlich wie wir hier das auch bereits tun mit dem Redakteur, also hat eine gewisse Parallele, aber ist ja leider wirklich nicht schön. Wird uns noch ein bisschen begleiten und ja, ich schließe mich hier auch der Meinung an, dass das eher der schlechteste Fall in dem Band ist und bleibe hier auch bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Kleeblättern. Ja, dem würde ich mich auch so anschließen. Ich vergebe auch 3 Kleeblattblätter, also ein dreiblättriges Kleeblatt vergebe ich quasi, aber eine Dreierbewertung möchte ich haben, nicht eine Einer. Ja, sehr schön, dass hier Rumi Wakasa mit am Start ist, also haben wir hier 2 Rumverdächtige quasi in diesem Band abgehandelt. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass es ein etwas seichterer Fall ist, den man ja so ein bisschen nebenbei lesen kann, wie Johannes auch schon sagte, der Trick ist nicht sonderlich ausgereift. Sogar vielleicht noch schlechter als der beim Makoto-Fall. Ja, wirklich ein ruhiger Fall, den man ganz entspannt lesen kann, ohne groß irgendwelche Aufregung. Das Aufregendste ist hier quasi der Rumi Wakasa-Moment. Ja, wirklich ein ganz klassischer Fall, der, ich will es nicht mit Filler-Episoden vergleichen, die aktuelle Qualität der Filler-Episoden ist deutlich schlechter, aber ja, so in etwa ein kleiner, leichter Fall zwischendurch. Ja, also hätten wir Rumi Wakasa nicht, da muss man schon sagen, dass das von der Qualität her eher in Richtung Filler-Episode geht, oder? Ja. Übrigens wurde dieser Band tatsächlich auch damit beworben, dass hier alle 3 Rumverdächtigen in Erscheinung treten. Wir hatten ja auch schon im letzten Fall Hyohei Kuro da kurz. Weswegen es den Japanern diese kurze Szene wert war, aufs Cover zu schreiben in so einem Werbeumschlag, dass alle 3 Rumverdächtigen in Fälle verwickelt sind. Nun ja, Rumi Wakasa hat hier ja auch noch eine besondere Dynamik mit Yamamura, was uns im Deutschen natürlich komplett entgeht, denn Rumi Wakasa hat im japanischen Original die Synchronstimme von Lum Invader, die wir ja in Kapitel 906 da auch schon mal kurz im Hintergrund gesehen haben, wo Halberer Rum und Lum, weil das im Japanischen gleich klingt, verwechselt hat. Aus der Kultserie, Kult-Manga- und Anime-Serie von Rumiko Takahashi, Urusei Yatsura. Dort spricht die Synchronsprecherin von Lum, spricht immer Rumi. Und Ataru Muroboshi, der Hauptcharakter in Urusei Yatsura, wird gesprochen von dem Sprecher, der in Conan Yamamura spricht. Und deswegen entgeht uns hier wahrscheinlich so ein bisschen der Witz, zum Beispiel auch wenn Yamamura hier von irgendeinem Film erzählt, wo eine Frau ihren Geliebten mit irgendwelchen Blitzen malträtiert und meint, ob Rumi von diesem Film schon mal gehört hat und sie sagt, ja, ach, habe ich schon mal von gehört, denn in Urusei Yatsura war immer der Gag, dass Lum Ataru mit Blitzen traktiert. Und dieser Humor geht uns natürlich ein bisschen flöten in Deutschland, aber nun gut. Was willst du da machen? Urusei Yatsura ist jetzt nicht hier gerade eine Kultserie in Deutschland. Da kennt man von Rumiko Takahashi wohl eher Ranma 1/2. Falls ihr übrigens nicht wusstet, wer Rumi Wakasa ist, dann steht hier plötzlich mittendrin im Fall Rumi Wakasa. Sie ist die stellvertretende Klassenlehrerin der 1B an der Teithan Grundschule. Falls euch dies verwirrt hat, dann seid ihr da nicht die Einzigen. Denn es ist im japanischen Magazin nämlich öfter immer so, dass in jedem Kapitel so an den Seitenrändern geschrieben steht, die Geschichte bisher und alle Charaktere kriegen eine kurze Einleitung, weil das ist halt ein 500 Seiten Manga-Magazin und wenn man da die 18 Seiten Conan durchblättert oder 16 Seiten, dann will man ja auch schnell als Casual-Leser wissen, was hier eigentlich so abgeht Und das bekommt man dann dadurch. Und in den Directive Con Weeklies wird es manchmal nicht, übersetzt, diese Randnotizen. Und aus irgendwelchen Gründen hat es diese Randnotiz von der Weekly-Version in den Band geschafft, an dieser einen Stelle, zumindest an dieser einen Stelle, was die Charaktervorstellungen betrifft. Denn leider von diesem Fall von Kapitel 2 und 3 auf den letzten Seiten sind die Textboxen aus dem Weekly, wir sehen uns im nächsten Fall oder im nächsten Teil, was immer am Ende eines Kapitels steht, weil das Kapitel im Weekly dann ja auch zu Ende ist, diese Kästen, die da stehen, sind in diesen beiden Stellen. Beim dritten Fall muss man, also beim dritten Teil des Falls, muss man das Buch so ein bisschen weiter aufmachen, weil es so sehr weit in der Seite drin ist. Aber diese Boxen sind vom Weekly irgendwie und nur in diesen beiden Kapiteln in den Band irgendwie mit reingeraten. Warum? Wie? Ja, Das ist schlampig. ist genauso, ja, ebenso wie diese Charakternotiz da, die stand auf einmal da und so kam aus dem Nichts und dann denkt man sich so, hä, warum kriege ich jetzt diese Information? Was soll das? Da gibt es überhaupt keinen, dann irgendwie nicht mal ein Sternchen oder so, wo im Text oder so, also komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Man ist dadurch irgendwie im Lesefluss komplett zerstört und fragt sich, hä? Wo kommt das her? Warum ist das jetzt hier? Das hatten wir noch nie. Was soll das überhaupt? Ne? Und ja, ähnlich mit den Textboxen. Also, ja, das hatten wir auch noch nie und es gehört ja auch nicht hierher. Aber man fragt sich halt echt, ja, warum in den letzten beiden Fällen? Weil, wenn es durchgängig gemacht worden wäre in dem gesamten Kapitel, hätte man vielleicht noch irgendwie sich das erklären können, aber. So irgendwie, ja, zur Hälfte ja, dann wieder nicht. Also, das zeigt doch auch wieder, dass, ja, das absolut, wie Johannes es vorhin schon sagte, schlampig gearbeitet wurde. Ja, und man muss dazu sagen, der Nutzer Todesgruppe hat das im Forum schon angemerkt. Wir können nur hoffen, dass sollte mal ein Sonderband über beispielsweise die Rumpferdichtigen erscheinen, irgendwann mal in naher Zukunft, dann können wir nur hoffen, dass diese Textbausteine für den Sonderband wenigstens entfernt werden und wir sie nicht dort noch lesen müssen. Also es ist wirklich unbegreiflich, wie das da reinkommt und gerade auch das mit diesem Rumi Wackerser, der Charaktervorstellung. Ich dachte auch erst, na, ist da jetzt irgendwie noch ein Sternchen, wo noch irgendwas erklärt wird? Hä, nee, wie? Das weiß man doch jetzt. Also was hat es denn hier im Band verloren? Ha, also wirklich äußerst, ja, ungünstig und schlampig gemacht, dass es noch drinne geblieben ist. Bei dem einen Mann habe ich es beim ersten Mal auch nicht direkt gesehen, weil es wirklich so zwischen den Seiten quasi ist, diese Textbox. Aber die andere, die ist schon sehr, sehr offensichtlich, also ganz klar zu erkennen. Deswegen wirklich sehr schade. Ja, sehr, sehr schade und leider ein sehr trauriger Trend, der uns nicht zum ersten Mal hier im Podcast sehr betrübt, an diesem eigentlich schönen Anlass, dass wir einen neuen Conan-Band zu lesen kriegen, aber das ist wirklich alles sehr, sehr schade. Gott sei Dank nicht so schade ist der nächste Fall und über den und seine chinesischen Lackteller erzählt uns jetzt noch ein bisschen was Olli. Ja, genau. Wir beginnen im Haus von Professor Agasa, der ja eben einen chinesischen antiken Lackteller gefunden hat. Und da bekommen wir sozusagen ein, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein Re-Story-Wink. Und zwar beziehen wir uns auf einen Fall von vor Jahren, hier nicht, ja, gesternchent. Aus Band 12. Und zwar erzählt der Professor, dass er eben diesen Teller in dem Haus gefunden hat von seinem Onkel, glaube ich, war es, oder wo der Geheimcode mit Sonne, Mond und Sterne auf diesen ganzen, ja, Tellern und Kannen und so zu sehen war, die Detective Boys damals dann gelöst haben. Ja, da wird sozusagen nochmal Bezug drauf genommen. Und dann erzählt er eben, dass er dort ja so eine Schachtel gefunden hat, wo er erst dachte, ja, das ist einfach nur eine nett aussehende Dekorationsschachtel und hat jetzt dann eben erst gemerkt, hey, da ist ja dieser wertvoll aussehende Teller drinne. Und weil zufällig gerade im Fernsehen ja kam, dass sozusagen dieser Teller von einem Antiquitätenhersteller geschätzt wurde und eben solche Antiquitäten auch öfter mal viel wert sind, ja, wollte er den schätzen lassen, diesen Teller, und hat den zu einem Sachverständigen, Gutachter gegeben, der eben den Wert schätzen kann. Und dann wird Bezug genommen auf Masumi Sera, die komischerweise vor dem Haus des Professors rumlungert und das die ganze Zeit völlig unauffällig beobachtet. Und ja, dann er muss Conan erstmal erklären, warum die überhaupt da ist, und dann ja, kommt sozusagen ans Licht, dass ja vermutet wird, dass eben Ei und Conan auch durch das Gift geschrumpft worden sind und Masumi jetzt irgendwie an Informationen kommen will. Und ja, das ist überhaupt nicht gut, dass die jetzt da drin rumschnüffelt und vielleicht was rauskriegen kann. Und dann klingelt es plötzlich an der Tür und sie denken alle, oha, jetzt kommt sie ja auch noch rein. Wollte sie nicht mehr draußen warten oder so? Ist aber nicht Masumi, es ist Subaru Okia, der mal wieder was zu essen vorbeibringt. Und zwar jede Menge Kirschen, und man kennt es mit Kirschen so, es sind immer so viele, man weiß gar nicht wohin mit den ganzen Dingern. Und deswegen wollte er das seinen lieben Nachbarn vorbeibringen, denen eine Schale abgeben. Und ja, dann ist Masumi aber, die ja vorm Tor stand, wo er dran vorbeigegangen ist, ist eben mit auch ins Haus geschlüpft. Und ja, dann hören die beiden eben nochmal von Professor Agasa die Geschichte mit dem Lackteller und der Fernsehsendung und dass der Teller so viel wert sein könnte, und ja, erfahren dann, dass eben der Teller bei dem Gutachter ist. Und dann sagt Subaru, ja, das klingt ja interessant, würde mich auch interessieren, wie das so ist. Und Masumi sagt dann, ja, nee, Lackteller ist nicht so meins, ich bleib dann mit Ei hier und pass auf das Haus auf. Und Ei sagt dann aber, nein, ich will auch unbedingt mitkommen. Und ja, so verstrickt sich das Ganze dann irgendwie, dass Masumi dann auch so, oh, da komm ich auch mit. Und ja, dann gehen eben alle fünf zu dem, machen sich auf den Weg zum besagten Gutachter, um mehr über den Wert des Tellers rauszufinden. Als sie dann da ankommen, ruft der Professor nach ihm, aber es kommt keine Antwort. Und dann sagt er, ah, dann hat er bestimmt sein Hörgerät nicht drin und ich muss ihn mal suchen. Und dann erfahren wir hier, dass der Professor eine Erfindung gemacht hat, abseits der ganzen Conan-Gadgets, nämlich ein ja, Hörgerät in Ohrflügelform. Und ja, gut, das hat der ihm wohl abgekauft, der Freund von ihm, der Gutachter. Aber das scheint ja wohl gerade nicht zu gehen, deshalb geht der Professor los, um ihn ja persönlich aufzusuchen. Wir sehen dann, dass der Gutachter gerade diesen einen Teller begutachtet und seinen Wert bestätigt. Also er hat 80 Millionen oder 100 Millionen könnte man dafür sogar kriegen. Also sehr, sehr viel Wert. Er redet mit einer Person und sagt halt, ja, leider ist das nicht ihr Teller, den ich hier habe. Ja, aber der Mann greift sich dann so einen Speer, der da halt rumsteht, weil er ist ja ein Antiquitätenhändler und hat auch viele antike Sachen, eben auch Waffen. Und der greift sich dann diesen Speer, greift den Gutachter damit an, verwundet den stark. Und ja, ehe aber er sozusagen sein Werk vollenden kann oder er den Teller mitnehmen kann, kommt Professor Agasa und er versteckt sich ganz schnell. Der Professor sieht ihn am Boden liegen, will die Polizei rufen, merkt aber, oh, er hat sein Handy vergessen, muss also ja wieder zurück. Der Gutachter ist dann noch so ganz schwach bei Bewusstsein und weist eben auf den Teller hin, betatscht mit seiner blutigen Hand da den ja, Teller, macht eine Spur drauf. Der Professor dreht den Teller dann kurz um festzustellen, ja, es ist der Teller mit dem Kranich, also das wertvolle Ding. Dann aber eben, ja, erstmal die Polizei, also schnell zurück. In der Zwischenzeit beendet der Täter sein Werk und ja, bringt den Gutachter um durch einen Stich in den Rücken. Der Professor berichtet eben den Personen am Eingang, die da sind, Masumi, Subaru, Ai und Conan, dass da eben der Gutachter liegt, schwer verwundet, und ja, Kriminalfall, alle rennen da eben sofort hin und ja, finden dann aber plötzlich ja, den Mann tot, und Dann kommen eben die drei Kunden von dem Gutachter, die eben die drei Lackteller gebracht haben, weil sie eben den Wert schätzen lassen wollen. Dann wird die Polizei gerufen mit Megure und Takagi und er bringt sein ganzes Team wieder mit und dann beginnen sie sozusagen zu ermitteln und ja, finden eben die drei Verdächtigen, finden die drei Teller und dann gibt der Professor eben so ein paar Hinweise und sagt hier, Blutspur da und wenn ich den Teller umgedreht habe, war das Bild perfekt und dann sagen die, jo, alles klar, dann prüfen wir mal die Teller auf Blutspuren und ob das mit dem Bild halt auch passt. Aber bei keinem der drei passt es und ja, dann wird sozusagen vermutet, dass einer der drei irgendwie der Täter sein könnte. Wie das Ganze aber vonstatten geht, das wissen sie noch nicht. Sie lassen sich dann erstmal die Person einzeln vorstellen, was die so machen und warum die den Teller schätzen lassen wollten. Und ja, dann kommt es noch so ein bisschen zwischendurch dazu, dass Masumi versucht, so ein paar Informationen aus Ei rauszubekommen, will sie immer ansprechen irgendwie und ein Gespräch führen. Das wird aber immer zum Glück von Conan oder Subaru vereitelt. Und dann am Ende, oder was halt, also jetzt am Ende des Kapitels, wir sind noch nicht am Ende des Falles, kommt es dann eben dazu, dass ich Masumi frage, da wir ja hier von einem Trick reden und von rausfinden, was der Trick und wie der richtige Täter war, dass sie dann so überlegt, ja, sag mal, da ich ja eigentlich auch eher mit dem Motorradhelm auch eher so aussehe wie ein Junge, sag mal, Subaru, wie kamst du eigentlich darauf vor dem Haus, dass ich ein Mädchen bin? Das hat, du kennst mich ja gar nicht, ne? Und ja, damit endet sozusagen mit diesem spannenden Cliffhanger, endet ja der Anfang dieses Falles und wie es weitergeht, das erfahren wir dann im nächsten Podcast. Also ich muss sagen, mir hat es ganz gut gefallen, dass einmal nochmal Bezug genommen wurde auf den Sonne, Mond und Sterne-Fall. Das ist wirklich sehr schön. Und ich weiß, es gibt viele oder den einen oder anderen, der das auch kritisiert, wie Masumi vorgeht, um an das Gegenmittel zu kommen und mit diesen Nachforschungen und wie sie Conan in Bedrängnis bringt und jetzt auch Ei. Aber ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut, dieses Setting und dass man da noch so, naja, ich will jetzt nicht Antagonist sagen, aber nochmal irgendwie einen Gegenspieler hat, der eigentlich auf derselben Seite steht, aber das irgendwie nicht kommunizieren kann oder falsch kommuniziert und dann versucht er sehr wahrscheinlich das falsche Mittel zu wählen, um da irgendwie dahinter zu kommen oder an dieses Gegengift und dass Subaru ja auch noch zusammen auftritt, das ist quasi so ein ja, Familienzusammenführung oder kleine Familienzusammenführung ist, obwohl Masumi das natürlich noch nicht weiß, wer Subaru ist. Und ja, fand ich insgesamt eigentlich sehr schön und auch wie der Fall begonnen hat, wie in diesem Affekt oder wie dann das Opfer erst noch gelebt hat und dann umgebracht wurde und Agasa das irgendwie dann die Leiche findet und so, wie sich das entwickelt hat, finde ich bislang ganz gut und freue mich natürlich, wenn es weitergeht im nächsten Band und ja, soweit dazu. Und wenn wir hier schon Kirchen vergeben haben im verschneiten Nirgendwo-Fall, dann muss ich hier natürlich dann auch die Kirchen, die Subaru vorbeigebracht hat, vergeben. Und ja, auch wenn der Fall noch nicht abgeschlossen ist, vergebe ich schon mal 4 von 5 Kirchen. Ach, Kirchen meinst du? Ja, ja, Kirchen, also die zum Essen jetzt, diesmal richtig, die zum Beten. Ich stelle es mir sehr lustig vor, wie in der Villa Kudo gerade irgendwie vielleicht Yuhiko gerade Yusaku so einen Eimer Kirschen hinstellt und zu sagen, ah ja, hier, Kirschen habe ich gekauft, ganz lecker. Und Yusaku will gerade eine nehmen und dann kommt Akai als Subaru reingestürmt und gesagt, die Kirschen, die brauche ich. Drüben ist Trouble und schnappt sie den Korb weg und rennt raus, um da irgendwie Masumi abzufedern. Das stelle ich mir irgendwie sehr witzig vor. Oh ja, bitte. Das ist so schön. Auch wenn wir das natürlich nicht wissen, aber diese ganzen Subaru mit seinem Essen immer. Ach, und diesmal Kirschen. Das müssen die im Anime einbauen, als Bonus. Ja. Das ist so eine sehr gute Idee, weil wir haben ja gerade ein bisschen Flaute im Anime. Ja, leider. Ja, wie gesagt, ich finde diesen chinesischen Lackteller-Fall, der hier begonnen wird, sehr gut. Ich habe ihn damals im Jahresrückblick tatsächlich auch sogar als besser als das Verschneite Nirgendwo empfunden insgesamt. Und viele Elemente davon kommen hier auch schon rüber. Eben vor allem die Charakterdynamik zwischen Haibara, Masumi und Subaru und Conan. Und so, was hier Olli auch schon rübergebracht in seiner Zusammenfassung mit Haibara, die plötzlich Lackteller liebt. ich liebe sie so sehr, ich muss unbedingt mit. Und dann im Auto aber einschläft, und sehr zum Ärger von Masumi. Und ja, das finde ich alles sehr schön. Und auch dieses Lackteller-Szenario mit dem Professor, wie es Johannes ja auch gerade eben schon angesprochen hat, fand ich auch sehr positiv. Und ich freue mich auch schon, wenn es in Band 99, Band 98 aufgelöst wird. Oder auch, wenn ihr es jetzt schon die Auflösung wissen wollt, könnt ihr das natürlich im Detective Conan Weekly tun. Und wenn ihr das da tut, dann verpasst ihr vielleicht gar nicht mal so viel, je nachdem, wie dann in Band 98 die Umsetzung dieser Kapitel ist. Toi, toi, toi, hoffen wir, dass es besser ist als in diesem Band, der an dieser Stelle auch abgeschlossen ist. Uns erwartet jetzt noch das Detektivlexikon, wo uns diesmal der Polizist Keita Kurokochi vorgestellt wird. Und dazu kann uns vielleicht Olli noch eine Kleinigkeit erzählen. Ja, genau. Also das Detektivlexikon, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das Detektivlexikon haben wir bislang und werden wir bislang hoffentlich auch immer noch in den Bänden haben. Ich glaube, außer in Band 1, aber da bin ich mir nicht sicher. Band 1 ist schon Ewigkeiten her. Ich bin schon so alt. Nee, ich glaube, es gab in den 30ern irgendwann mal so eine Verzögerung, dass ein Detektivlexikon in einem Band gefehlt hat und dann im nächsten Band zwei drin waren. Und ich erinnere mich an so eine Sternennotiz von Egmont Manga, wo steht, Detektivlexikon fehlt, wird im nächsten Band nachgereicht. Zwinker-Smiley. Ja. Also, ich glaube, da waren, auch da haben wir nicht immer jeden Band was bekommen. Gut, aber wenn es dann nachgereicht, wirklich nachgereicht wurde, ist es ja schon mal gut. Von daher, ja, hier haben wir das Detektivlexikon auch. Das wurde nicht geändert im Gegensatz zum alternativen Cover. Aber darüber haben wir schon genug geredet. Jetzt im Detektivlexikon, wie gesagt, Keita Kurokochi. Und ja, der ist. Als Spitzname hat er Black Coach und ja, das passt so ein bisschen auf seine Ermittlungsmethoden, wie hier gesagt wird, denn er ist nicht gerade zimperlich mit dem Gesetz und macht auch mal eine Erpressung oder Bestechung und dann, um eben voranzukommen. Und ja, da scheut er dann eben nicht, sag ich mal, über Leichen zu gehen, um es ganz drastisch zu sagen. Also, ob er jemanden umgebracht hat, weiß ich noch nicht, aber. Auf jeden Fall ist er eben sehr skrupellos und ja, erkennt dadurch allerdings auch, dass er eben diese Methoden wählt, hat er sehr viele Informationen, auch die andere Leute eben nicht so wissen und ja, hat dann eben auch geheime Informationen so über den einen oder anderen Politiker oder auch hohen Firmenboss und so, was ja dann bei dem einen oder anderen Kriminalfall eben doch mal die entscheidenden Spuren liefert. Dann hat er da noch eine Kollegin, die Mayo Seike, die das Ganze allerdings eben nicht so gut findet, weil sie ist als rechtschaffene Polizistin ja eben der Wahrheit verpflichtet und kann das eben nicht gutheißen, diese ganzen Methoden. Sie sind sich daher eher wie ja, Feuer und Wasser, also kommen eigentlich nicht gut miteinander aus, aber weil sie dann eben doch ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Mörder zu finden und die Fälle aufzuklären. Passt das doch irgendwie ganz gut zusammen. Und ja, deswegen kann man das wohl laut Aoyama auch ganz gut lesen. Und der Autor hat eben auch verschiedene Pseudonyme benutzt, um eben verschiedene Geschichten zu veröffentlichen. Da spielt Aoyama auch eben gerade noch mit dem Gedanken, aber das verwirft er dann ganz schnell. Ja, und weil wir im Band der Fehler sind, so sage ich es leider mal, haben wir auch im Detektivlexikon einen Rechtschreibfehler. Also selbst hiervor ja, ist der Fehlerteufel nicht gefeit. Und zwar durch einen einzigen Buchstaben ergibt der Satz mit der Kollegin so überhaupt keinen Sinn. Denn da steht dann Seite, Kollegin, Mayoko, Seike. Und das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Er sollte da stehen, seine Kollegin. Und dann macht das Ganze schon wieder Sinn. Aber ja, wir hatten es schon angesprochen, die ganzen Dinge und leider auch im Detektivlexikon vorhanden. Eher einer der unwürdigen Fehler, also nicht so besonders bedeutend. Aber wenn man schon darauf achtet, fällt einem natürlich auch das auf. Eine kleine Fun Fact an dieser Stelle vielleicht, auch wenn hier steht, mein TV-Tipp Kurokochi ist ursprünglich eine Manga-Serie tatsächlich, die auch mal als TV-Drama umgesetzt wurde. Und der, ich weiß nicht mehr, ob es der Richard Wu war, der ist der Autor und die Serie hat einen Autor und einen Zeichner separat. Jedenfalls einer von beiden hatte sich tatsächlich auf Twitter auch bei Aoyama für die Erwähnung bedankt. Und der, der sich da bedankt hat, kommt aus der Präfektur, eine Präfektur, die neben Tottori liegt, die ja bekanntermaßen Aoyamas Heimatpräfektur ist. Und die Präfektur von dem Autor von Kurikochi und Aoyamas Tottori-Präfektur seien wohl ewige Rivalen. Aber trotzdem findet er es ganz nett, dass Aoyama die Serie da erwähnt hat. Also scheinbar Manga überwindet auch uralte Präfekturgrenzen und Rivalitäten, was ja ganz nett ist. Dann haben wir die typische Werbung: Atelier of Witch Hat, Color of Happiness, To Your Eternity, Detektiv Conan, Best in the West. Da habe ich gehört, kann man sich auch gut Podcasts zu anhören dazu. Gleipnir, Living with Matsunaga, Noragami, Tokyo Girls, Dolly Kill Kill und Prison School. Ja, quer durch alle Zielgruppen sind wir hier in dieser Werbung geschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Mystery-Leser, die 10-Jährigen oder vielleicht ein bisschen älteren Jugendlichen, die Conan lesen, dann als nächstes gleich Prison School schnappen sollten. Aber nun ja, jedem das Seine. Und dann auf der letzten Seite noch das übliche Stop-Bu. Und damit sind wir einmal komplett durch Detektiv Conan Band 97 durch. Ja, Olli sagt es ja schon gerade eben, ein Band der Fehler. Das einzige Positive, was man über diese ganzen Fehler sagen könnte, ist, ja, immerhin noch weniger als in Band 95, was aber ein sehr vergiftetes Lob ist, weil mehr als in Band 95 ging kaum, deswegen. Puh, aber ja, es ist ein sehr trauriger Trend, den wir hier sehen, wo man fast dachte, in Band 96, okay, hier wurden nicht alle Fehler korrigiert, aber immerhin nicht noch mehr gemacht irgendwie. Und jetzt haben wir halt Band 97 und alles das, was wir beschrieben haben, ist drin. Man muss sagen, es ist trotzdem inhaltlich ein durchaus sehr guter Band, wie ich finde. Klar, der Kräutersammelfall kam mir jetzt nicht ganz so gut an, aber es ist immer noch ein sehr solider Fall und der steht jetzt im Vergleich zu einigen Fällen, die natürlich sehr viel besser sind, irgendwo im verschneiten Nirgendwo und auch der Lackteller und auch wenn es nur ein Kapitel war, die Auflösung von Fall aus Band 96 war natürlich auch gut, deswegen den Band an sich finde ich sehr gut und ist für Conan-Leser sicherlich ein Genuss, aber erneut muss man leider wirklich kritisieren, diese deutsche Umsetzung von Egmont Manga. Also ich sehe hier auch klar, inhaltlich haben wir den Rumfokus, wie du auch schon angesprochen hast, mit den drei Verdächtigen, dass alle hier auftauchen. Natürlich eher der Fokus auf den beiden genannten, Kanenori Wakita und Rumi Wakasa, die hier in Fälle involviert sind, die aus der einen Sicht mal spannender sind, aus der anderen Sicht eher nicht so spannend, aber die beide doch ihren gewissen Charme haben, auch sehr gegensätzlich sind, wie ich finde. Ja, wir haben noch den einen Fall am Anfang, der aufgeklärt wird und den Fall, der dann im nächsten Band aufgeklärt wird. Ja, natürlich bei der Umsetzung zahlreiche Fehler, die nicht hätten passieren können. Das ist wirklich sehr ärgerlich und ja, wie gesagt, hätte nicht passieren dürfen. Da hätte man Fehler ausmerzen müssen. Von daher würde ich sagen, wenn man die Kapitel schon als regelmäßiger Weekly-Leser gelesen hat und jetzt sich jetzt überlegt, ja, muss ich eigentlich diese Manga-Bände insgesamt noch in mein Regal stellen? Das quillt eh schon über und ich habe ja die Weeklies schon gelesen und kann sie auch immer noch mal wieder lesen. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, ja, so einen großen Mehrwert gibt's hier nicht. Da kann man dann durchaus überlegen, die Finger davon zu lassen. So hart das vielleicht auch klingen muss. Ja. Ansonsten wäre jetzt vielleicht überlegt, oh, ich habe diesen Band, ich finde das so super, ich möchte jetzt unbedingt weiterlesen und kann nicht warten, bis Band 98 rauskommt. Dann lest ihr bei Conan Weekly 29 weiter. Also 29 ist das erste, was ihr dann kaufen müsst, um weiterzulesen. Ja, wer eher diese Option favorisiert, kann da auch glücklich werden. Also Genau. ich würde tatsächlich sogar so weit gehen und sagen, also wenn ihr die Weeklies schon habt, muss man den Band nicht kaufen. Also wie Philipp schon angedeutet hat, einen großen Mehrwert gibt es tatsächlich nicht, bedingt dadurch, dass man einfach offensichtlich den Fehler gemacht hat und die Weeklies hier als Grundlage genommen hat, um die hier in diesem Band zu veröffentlichen und nicht die japanische Bandvorlage. Man verpasst also nichts, Und ich möchte noch mal sagen, wenn hier so Fehler sind, wie dass man ein Ad-Zeichen statt ein Copyright-Zeichen gemacht hat oder mal eine Silbentrennung falsch oder auch von mir aus noch mal einen Rechtschreibfehler gemacht hat oder Seite statt seine oder so geschrieben hat, das ist ja nicht schlimm. Da kann man auch bei 200 Seiten mal drüber hinwegsehen. Ich meine, wir haben ja schon teilweise auf Fehler aufmerksam gemacht im Forum und da finde ich halt schon, wenn man auf Fehler aufmerksam macht und sie nicht korrigiert werden, dann ist es schon ein Problem. Und auch manchmal, wenn Sachen drinne vorkommen, die wirklich sehr auffällig sind, wo man eigentlich nicht drauf aufmerksam gemacht werden müsste, was man eigentlich für herausfindet, wie wenn da steht, wir lesen uns im nächsten Kapitel, solche Boxen, dass die da noch drinne sind, das erkennt man beim Lesen, wenn man da ordentlich nochmal drüber guckt und das nochmal prüft. Das sind halt Fehler, die gehören da einfach nicht rein. Das muss man so deutlich sagen. Und ja, man kann nur hoffen, dass irgendwann Manga bei der nächsten Bandveröffentlichung halt wieder die Grundlage, also die japanische Bandvorlage benutzt. Entsprechend dann ist es natürlich noch ein bisschen mehr Arbeit, aber man kann natürlich das dann auch verbinden und Fehler beheben. Und ich hoffe sehr, dass das passiert, weil dieser Band war in der deutschen Umsetzung wirklich ja, verhunzt, muss man sagen. Also mangelhaft ins Deutsche übertragen. Insgesamt viel zu viele Fehler, also 20 Fehler ungefähr, die hier in diesem Band auftreten, teilweise wirklich sehr gravierende. Deswegen bin ich sehr unzufrieden mit der deutschen Umsetzung. Der Inhalt selbst 3,5 bis 4 Kirchen, je nachdem, ob eine schon angegessen ist oder nicht. Ja, muss man schauen. Also, wie gesagt, die Rumverdächtigen machen es lesenswert und wie gesagt, der ein oder andere wirklich gute Fall mit dem Lackteller oder auch dem Verschneiden irgendwo. Doch sehr schön. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr die Weeklies habt, könnt ihr hiervon eigentlich die Finger lassen. Ja, also wir reiten hier natürlich immer sehr auf den Fehlern rum, aber ja, wir sind ja tatsächlich auch kritisch und die Fehler sind ja nicht, oder die Kritik ist ja nicht unbegründet tatsächlich. Also bei Conan gab es immer schon Fehler und gerade auch in den 60er-Bänden hatte ich das Gefühl, dass dort in jedem Band sehr, sehr viele Rechtschreibfehler drin waren. Also es war wirklich da en masse und ja, wir erinnern uns auch an klassische Fehler wie Heiji Hatsutori oder sonstiges. Das ist ja fast schon Kult, wenn man so sagen möchte. Trauriger Kult. Aber ich und wir alle haben insgesamt das Gefühl, wenn ich für uns alle sprechen darf, dass sich die Fehler seit ein paar Bänden jetzt wirklich gehäuft haben und dass das auch mit Detective Conan Weekly zusammenhängt. Und das ist wirklich kein schöner Trend und ich hoffe tatsächlich, dass sich das bis Band 100, dann bis zur Jubiläumsmarke vielleicht wieder umkehren kann, dass wir dort auch wirklich einen würdigen Jubiläumsband bekommen. Ja, und auch natürlich hoffentlich, dass diese Fehler dann in den nächsten Auflagen dieses Bandes tatsächlich behoben werden und ja, zukünftige Leser von Detective Conan tatsächlich die richtigen Zähne von Kaneohiro Iwakita bekommen, wobei das wahrscheinlich eher der schwierigere Part sein wird, das zu beheben. Die einfachen dürften dann die Sprechblase sein oder die Textboxen, die man entfernen muss. Ja, aber hier nochmal relativiert, ja, die Kritik ist natürlich da, aber sie ist auch durchaus berechtigt, wie ihr hoffentlich auch an diesem Podcast hier jetzt ja mitnehmen durftet. Ja, ich möchte da auch noch mal kurz einhaken, was vielleicht doch wieder länger wird, aber gut. Also vom Inhalt her war der Band wie immer super. Also die Charaktere, die auftreten, die Haupthandlungsaspekte, die irgendwo im Hintergrund spielen, dann aber doch wesentlich wichtige Handlungsstränge, zukünftige Vergangene aufweisen. Dann so kleine nette Nebeneffekte wie eben der Wink auf Band 12 damals oder na, also sowas eben, das ja macht das Ganze absolut lesenswert und Conan ist ja auch unser Spektrum, deswegen machen wir das Ganze hier ja und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, eben diese Fehler und es gibt Fehler, wir haben gehört, da kann man drüber hinwegsehen, die passieren, da sagt auch keiner was oder man merkt es nur kurz an und sagt, wäre schön, wenn es behoben wird. Wenn nicht, gut, ja, dann lebt man halt damit. Und dann gibt es aber eben so die Fehler, die wirklich den Lesegenuss schmälern und einen komplett, wie eben bei der Charakteranmerkung von Rumi Wakasa, mich persönlich komplett aus dem Lesefluss gerissen haben und man so denkt, hä, wieso, warum und das, ne, also, und das stört eben wirklich dieses Leseempfinden und ja, das ist dann jetzt sozusagen. Normalerweise ist ja so ein Conan-Band immer so das Aushängeschild für einen Verlag. Und wenn mich einer fragt, ja, du liest ja gerne Conan, ist das empfehlenswert oder nicht? Und dann würde ich immer sagen, jo, auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, mit den alternativen Covern, die wir jetzt hatten, muss ich jetzt leider sagen, das war ein Pluspunkt für mich, wo ich gesagt habe, jo, und seit dem Redakteurswechsel haben wir auch immer das alternative Cover, was ich sehr lobenswert finde, Marco Walz an dieser Stelle. Da habe ich mich für bedankt und ja, jetzt in diesem Band ist das leider eher das negative Aushängeschild, wo man so denkt, was macht der Verlag denn eigentlich mit dieser Serie? Und es wirkt so, als wenn es ja überhaupt keine Leidenschaft für das Projekt ist, so als wenn man das einfach mal eben so hinklatscht und gar nicht groß Korrektur liest und sich da nicht wirklich drum kümmert um dieses Projekt. Und ja, so ein Band, wie gesagt, da zahlen wir schon ein bisschen Geld für, ist nicht wenig. Und dann erwartet man eigentlich auch, dass man sagen kann, ja, der Band lohnt sich und das Geld gebe ich gerne aus. Und ja, bei dem Band hier war das eben leider so, wo ich echt sagen muss, wenn ich jetzt nicht diesen Podcast gemacht hätte und mir eben diese Kritik zugetragen wird, wo ich dann so denke, ja, dann würde ich das Geld eher nicht ausgeben, wenn ich die Weekly-Sachen habe und ich eben ja eher dieses mangelhafte Produkt vor die Nase gesetzt bekomme. Also bleibt echt abzuwarten und hoffentlich, dass sich das wieder bessert, weil so war das wirklich nicht so schön. Also wie gesagt, Conan immer gerne und ja, gerne auch mit Liebe und Leidenschaft, aber bitte mit mehr, ja, Sorgfalt. Und man muss an dieser Stelle mal noch, möchte ich auch noch mal kurz einhaken, dass Olli gerade gesagt hat, inhaltlich war der Band wieder sehr gut und in der Umsetzung hat es gehapert. Das ist eine Kritik, die wird dem treuen Podcast-Hörer mittlerweile bekannt vorkommen, weil diese Kritik, die trifft nicht nur diesen Band, sondern auch die vorherigen. Also das ist leider ein Trend und da finde ich, kann man das an der Stelle auch mal deutlich ansprechen, dass das so nicht in Ordnung ist. Ja, ich glaube, es wurde sehr deutlich, dass wir eben aus einer Position der Liebe für Conan kommen und dass wir uns einfach wünschen, dass diese Liebe auch von den Verantwortlichen in jeglicher Form auch rübergebracht wird und dann dementsprechend auch dem Kunden präsentiert wird, der immerhin Geld dafür bezahlt. Und ich glaube, das ist etwas, worauf man sich auch generell einigen kann. Und nun ja, hoffen wir, wirklich, wirklich hoffen wir, dass es in Zukunft besser wird. Und nach diesem etwas fast pastoralen Abschluss so, Amen, ja, die Amen, Predigt ist vorbei. Ja, passend zur Kirche, ne? Ja, passend genau. Zur Kirchbewertung, ja. Passend zur Kirche, genau. Sind wir auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir sind auf unseren Projektseiten überall zu finden, www.conannews.org, conforum.org, conwiki.org. Wir freuen uns jederzeit auf jeder dieser Seiten über eure Beteiligung, ob ihr jetzt im Forum zu Band 97 oder anderen Sachen diskutiert oder vielleicht im Wiki euer Wissen beitragen wollt. Seid ihr gerne herzlich eingeladen, das zu tun. Wir sind auf Discord vertreten. Unser Server hat vor kurzem die 1000 User überschritten. Wenn ihr eher diese Form des Chats bevorzugt, dann geht ihr einfach auf connews.org/discord, findet da den dementsprechenden Invite-Link zu unserem Server und auch auf allen anderen Social-Media-Plattformen sind wir vertreten. twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews, wo ihr ja auch diesen Podcast hier hören könntet. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade auch dort, dann hallo YouTube. Und ansonsten bedanke ich mich sehr recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs treue Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und viel Spaß mit dem Band.